So, herzlich willkommen zum ersten Nachmittagsworkshop zum Thema Imperialismus. Bienvenue à l'atelier sur l'imperialisme. Derso wird jetzt, wie er es vorhin vorgestellt hat, zuerst 20 Minuten sprechen plus 20 Minuten Übersetzung. Alors, comme déjà présenté, Derso va parler pendant 20 Minuten et après darüber traduire. Und danach haben wir 20 Minuten Diskussion und dann eine Viertelstunde Pause. Enfin, on aura une discussion de 20 Minuten plus traduction et après une pause de 15 Minuten. Und danach nochmal ungefähr das Gleiche mit einem anderen Schwerpunkt. Après, ce sera la même chose avec un autre Fokus, ein Sujet. Und zum Schluss wird er dazu noch ein Summit machen, also eine Schlussbetrachtung ziehen. Ja, und dann gibt es noch das. Et après, ce sera la conclusion de Dersu pendant une dizaine de minutes, jusqu'à traduction. Oui. Oui, ja, ich schlage vor, dann beginnen wir gleich, damit wir keine Zeit mehr verlieren. Bon, bienvenue à notre atelier sur l'impérialisme, fait moderne. Herzlich willkommen zu diesem Workshop zum Thema Imperialismus, moderne Tatsachen. On voit là sur les slides que à gauche c'est en français, à droite c'est en allemand. Ça, c'est assez compréhensible. Wir sehen, es gibt immer die zwei Sprachen auf den Slides, also es ist sehr verständlich. On s'y lance directement et on aurait pu commencer avec une énumération des effets néfastes de l'impérialisme moderne, non? Also ich hätte jetzt beginnen können mit einer Aufzählung der verheerenden Folgen des Imperialismus, nicht wahr? Il y en a bien assez, les guerres impérialistes au Moyen-Orient par exemple, comme on a vu ce matin. Es gibt genügend Beispiele, beispielsweise die imperialistischen Kriege im Nahen Osten. Ou les flux migratoires dans la Méditerranée. Oder die Migrationsströme im Mittelmeer. Ou les chiffres de malnutrition chez les enfants au niveau mondial. Oder die Zahlen zur Unterernährung bei Kindern weltweit. Mais j'aimerais bien commencer par une petite anecdote. Aber ich will lieber mit einer kleinen Geschichte beginnen. Cet été, j'ai eu le plaisir de rencontrer André Silberschmidt, le président des JLR Suisse. Diesen Sommer hatte ich die Freude, André Silberschmidt kennenzulernen. Er ist Präsident der Jungfreisinnigen der Jungfreisinnigen. Et il a été invité pour affronter l'ensemble des jeunes socialistes lors de notre camp d'été. Er wurde eingeladen, sich der gesamten Juso gegenüberzustellen in dem Sommerlager der Juso. Et on était donc posé autour de lui et on lui posait nos questions. Wir waren also so, wir saßen so um ihn und wir stellten ihm Fragen. Et un camarade lui demande alors, à ton avis, est-ce que le capitalisme il fonctionne? Und ein Genosse fragt André Silberschmidt, deiner Meinung nach funktioniert der Kapitalismus? Et André lui répond, le vrai capitalisme n'a jamais existé dans aucun pays. André beantwortet die Frage und sagt, der wahre Kapitalismus hat noch nie, und zwar in keinem Land, existiert. Et dans une discussion bilatérale un peu plus tard, je lui ai donc demandé ce que c'était selon lui le vrai capitalisme. In einem Zweiergespräch später habe ich ihn dann gefragt, was ist denn für dich der wahre Kapitalismus? Et il me répond, c'est la libre concurrence parfaite, sans régulation et sans monopole. Das ist die freie, perfekte Konkurrenz ohne Regulation und ohne Monopole, antwortet er mir. Et je pense que c'est un excellent exemple pour démontrer la méthode du marxisme. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel, um die Methode des Marxismus darzustellen, zeigen. Marx et Engels écrivaient déjà dans le Manifeste, publié en 1848, le rapport existant entre la libre concurrence et le monopole. Schon im Manifest zeigten Marx und Engels das Verhältnis zwischen der freien Konkurrenz und den Monopolen an. La libre concurrence sur le marché mène inévitablement à la concentration des richesses et donc au monopole. Die freie Konkurrenz auf dem Markt führt unausweichlich zu der Konzentration von Reichtum und damit zu Monopolen. Autrement dit, celui qui arrive à concentrer les différentes parties du marché dans ses mains gagne la concurrence et tend donc vers le monopole. Anders gesagt, wer es schafft, verschiedene Märkte irgendwie unter seinen Nagel reißen zu können, gewinnt in der Konkurrenz. Et tend vers le monopole. Und bewegt sich damit bereits zum Monopol. Nous voici donc au sujet d'aujourd'hui. Ouais, impérialisme fait moderne. Damit komme ich jetzt zum heutigen Thema, Imperialismus, moderne Tatsachen. Lénine, en 1916, définit l'impérialisme de la manière suivante. Lénine beschreibt den Imperialismus 1916 auf folgende Weise. Si l'on devait définir l'impérialisme aussi brièvement que possible, würde eine möglichst kurze Definition des Imperialismus verlangt, il faudrait dire qu'il est le stade monopoliste du capitalisme. So müsste man sagen, dass der Imperialismus das monopolistische Stadium des Kapitalismus ist. Lénine argumente que les monopoles sont plus compétitifs que les entreprises simples. Lénine argumentiert, dass die Monopole wettbewerbsfähiger sind als die simplen, als die einfachen Unternehmen. Les monopoles peuvent produire à plus grande échelle. Die Monopole können auf einer größeren Leiter produzieren, in einem größeren Maßstab produzieren. Ils peuvent investir beaucoup plus dans les nouvelles technologies. Sie können viel mehr in neue Technologien investieren. Ils peuvent aussi bloquer des technologies. Sie können auch Technologien blockieren. Ils sont moins dépendants de fluctuations de prix, car ils contrôlent le commerce. Sie sind weniger abhängig von Preisfluktuationen, weil sie den Handel kontrollieren. En conclusion, André Silberschmidt n'a pas compris le capitalisme. Die Schlussfolgerung daraus, André Silberschmidt hat den Kapitalismus nicht verstanden. Au stade impérialiste, il n'y a pas de capitalisme sans monopole. Im Stadium des Imperialismus gibt es keinen Kapitalismus ohne Monopole. La monopolisation des marchés n'est pas une libre concurrence malade, mais une loi du capitalisme. Die Monopolisation der Märkte ist kein irgendwie krankes Stadium des Kapitalismus, sondern eine dem Kapitalismus inhärente Charakteristik. Qu'est-ce que ça veut dire pour aujourd'hui? Was wird das für heute heißen? Est-ce que le capitalisme aujourd'hui, il est toujours à son stade monopolistique? Ist der Kapitalismus heute immer noch an seinem monopolistischen Stadium? Et selon Forbes 2000, une liste des plus grandes entreprises au monde, 2000 entreprises génèrent 54% des recettes au niveau mondial. Laut Forbes, einer Liste der 2000 größten Unternehmen, generieren 2000 Firmen 54% der weltweiten Gewinne. Et comme décrit par Lénine, cette concentration est particulièrement importante dans le domaine de la finance. Diese Konzentration, wie Lénine schon beschrieben hat, ist sehr interessant im Finanzwesen. Et de ces 2000 majeures entreprises mentionnées, plus que 500 sont des banques et d'autres institutions financières. Von diesen 2000 beschriebenen Unternehmen sind 500 Banken oder andere finanzielle Institutionen. Et aujourd'hui, selon l'ONG Oxfam, 8 personnes possèdent autant que 50% de la population mondiale. Laut der NGO Oxfam besitzen heute 8 Personen gleich viel wie 50% der Bevölkerung. Et pour reprendre encore une autre fameuse citation du manifeste, nochmals eine andere berühmte Passage des Manifestes zu nehmen. La concentration de richesse à un pôle signifie donc en même temps concentration de misère au pôle opposé. Die Konzentration von Reichtum auf dem einen Pol ist also zugleich Konzentration von Elend auf dem Gegenpol. Au temps de Lénine, au début du XXe siècle, l'impérialisme était encore sous sa forme coloniale. Zu Zeiten Lenins, Anfangs des 20. Jahrhunderts, war der Imperialismus noch in seinem kolonialistischen Stadium, in seinem kolonialen Stadium. La domination des régions exploitées se faisait de manière directe. Die Domination der ausgebeuteten Regionen fand noch direkt statt, auf direkte Art und Weise. L'Empire britannique contrôlait la moitié du globe. Das britische Reich kontrollierte die Hälfte des Globus. L'Afrique a été partagée entre les grandes puissances lors de conférences comme un gâteau. Der Kontinent Afrika wurde wie ein Kuchen zwischen den großen Mächten aufgeteilt, bei den großen Konferenzen. Après la Deuxième Guerre mondiale, cette ancienne forme de l'impérialisme a été soumise à certains changements, à certains grands changements. nach dem Zweiten Weltkrieg wurde diese alte Form des Imperialismus mehreren wichtigen Wechseln unterzogen, Veränderungen. La décolonisation, ou plutôt les luttes d'indépendance, ont libéré des centaines de millions de personnes du joug du règne colonial. Die Dekolonialisierung, oder besser gesagt die Unabhängigkeitskämpfe in den ehemalig kolonialisierten Regionen, haben Millionen von Menschen von dem Joch der Kapitalherrschaft befreit. Kolonialherrschaft. Mais des termes comme décolonisation ou globalisation sont extrêmement trompeurs. Aber so Begriffe wie Dekolonialisierung oder Globalisierung sind sehr irreführend. Ils voient le pillage systématique des anciennes colonies. Sie verschleiern die systematische die Plünderung der ehemaligen Kolonialmächte. De fait, la différence entre le colonialisme et l'impérialisme d'aujourd'hui, c'est que la domination n'est plus directe, mais plutôt indirecte. De facto ist die Differenz des ehemals kolonialen Imperialismus und des heutigen Imperialismus, dass die Ausbeutung nicht mehr direkt, sondern indirekt stattfindet. Donc, tout le long de l'atelier, je vais essayer de défendre la thèse suivante. Während dem ganzen Atelier werde ich jetzt versuchen, folgende These zu stützen oder zu beweisen. L'exploitation et la domination impérialiste se font aujourd'hui par les mécanismes du marché mondial et selon la voie étatique, légale. Die Ausbeutung und die imperialistische Ausbeutung macht sich findet heute über den Nationalstaat statt. Et les mécanismes du marché mondial. Und die Mechanismen des internationalen Marktes. Nous aurons donc une présentation en deux parties. Wir werden also eine Präsentation in zwei Teilen haben. Quels sont les mécanismes du marché mondial qui sont inhérents à l'impérialisme? Welche sind diese Mechanismen des Weltmarktes, die dem Imperialismus inhérent sind? Et secondement, quel rôle joue l'État dans cette domination plutôt indirecte? Und welche Rolle spielt der Nationalstaat in dieser Domination, die eher indirekt ist? Donc, dans une première partie, on va parler de l'impérialisme que j'ai nommé impérialisme mondialisé. In dem ersten Teil werden wir vom Imperialismus sprechen, den ich Imperialismus, den weltweiten Imperialismus, globalisierten Imperialismus genannt habe. Dans le manifeste du Parti communiste, Marx et Engels anticipent cette question de l'impérialisme mondialisé. Marx und Engels greifen diese Frage vom Imperialismus, vom weltweiten Imperialismus bereits voraus. Ils expliquent que le capitalisme est d'abord national. Et se crée ensuite des marchés mondiaux. Sie erklären, dass der Kapitalismus zuerst national ist und sich dann seine weltweiten Märkte kreiert. Dans un autre passage, ils sont encore plus précis. In einer anderen Passage sind sie noch präziser. Ils disent que le capitalisme donne à la production et à la consommation un caractère cosmopolite. Der Kapitalismus gibt der Produktion und dem Konsum einen kosmopolitischen Charakter. Aujourd'hui, le marché global est le trait le plus décisif du capitalisme de notre époque. Heute ist der weltweite Markt das hauptsächliche Merkmal des heutigen Kapitalismus. Ceci s'est encore amplifié avec l'adhésion de la Chine à l'OMC et la chute de l'URSS. Das hat sich noch weiter verstärkt mit dem Beitritt Chinas zur WTO und dem Zusammenbruch der Sowjetunion. On parle de chaîne de valeur globale. Wir sprechen von globalen Wertekette. Presque chaque marchandise au monde est produite dans plusieurs sites de production dans différents pays. Fast alle Waren werden heute in verschiedenen Produktionsstätten in verschiedenen Ländern produziert. Nous marxistes, on appelle ça plutôt la division de travail à l'échelle globale. Wir MarxistInnen nennen das eher die Arbeitsteilung auf einem weltweiten Maßstab. Évidemment, je parle ce que l'on appelle la globalisation. Hier spreche ich von dem, was wir die Globalisation, die Globalisierung tun. Encore une fois, le capitalisme, il est d'abord national et puis global. Noch einmal, der Kapitalismus ist zuerst national und dann global. Mais ça veut dire quoi? Retournons au monopole. Aber was will das heißen? Kommen wir nochmals zurück zu den Monopolen. Ces monopoles sont très compétitifs, ils génèrent donc des gros profits sur le marché mondial. Diese Monopole sind sehr wettbewerbsfähig und generieren damit große Profite auf dem Weltmarkt. Pourtant, au bout d'un moment, le marché national est saturé. Allerdings ist der Markt im eigenen Land an einem gewissen Moment gesättigt. Le monopole ne peut plus investir, ne peut plus croître, il est limité par les limites de l'État-nation. Das Monopol kann nicht mehr wachsen, es kann nicht mehr investieren, es ist limitiert in den Grenzen des Nationalstaates. Et dans ce moment, on parle d'excédent de capitaux. In diesem Moment sprechen wir vom Kapitalüberschuss. Le monopole est donc obligé d'exporter des capitaux dans des pays où les rendements sont encore supérieurs ou sont encore possibles. Das Monopol ist also gezwungen zu exportieren in Länder, in denen Gewinne, Erträge noch möglich sind. Et qu'est-ce que ça veut dire exportation de capitaux? Kapital zu exportieren, Entschuldigung. Und was wird das heißen, Kapitalexportationen? D'un côté, ce sont des investissements qu'on appelle investissements de portefeuille. Auf der einen Seite sind das Portfolio-Investitionen. On va parler un peu plus tard. Wir werden darauf noch zu sprechen kommen. Ici, on peut dire que les exportations de capitaux sont en grande partie des investissements à l'étranger. Wir können hier sagen, die Kapitalexportationen sind hauptsächlich Investitionen im Ausland. Concrètement, une entreprise fonde une co-entreprise ou ouvre une succursale à l'étranger. Also ein Unternehmen kreiert eigentlich eine Filiale oder wie sagt man auf Englisch? Joint Venture. Eine Joint Venture in einem anderen Land. Eine Filiale oder ein Joint Venture, wie das auf Englisch heißt, in einem anderen Land. Je répète, la globalisation, c'est la division du travail à l'échelle mondiale. Ich wiederhole, die Globalisierung ist die Arbeitsteilung auf weltweiter Ebene. On peut aussi parler d'extension de production ou d'externalisation de outsourcing de production. Wir können also von der Ausweitung der Produktion oder von der Auslagerung der Produktion, dem Outsourcing sprechen. Et on externalise la production dans les pays avec les meilleures conditions de profit. Wir lagern die Produktion in die Länder aus, in denen sich die Kapitalisten die besten Profitbedingungen versprechen. Pour encore une fois utiliser les mots du manifeste, le capitalisme donne à la production et à la consommation un caractère cosmopolite. Um nochmals die Worte des Manifests zu benutzen, gibt der Kapitalismus der Produktion einen kosmopolitischen Charakter. Et jusqu'à là, les économistes bourgeois sont plus ou moins d'accord avec nous. Und bis hierhin sind die bürgerlichen ÖkonomInnen mehr oder weniger einverstanden mit uns. Mais nous Marxistes, nous voulons regarder à l'intérieur du processus de production. Aber wir MarxistInnen wollen in den Produktionsprozess hineinschauen. Qui produit quoi et qui profite de qui? Wer produziert was und wer profitiert von wem? Donc pourquoi ces conditions de profit à l'étranger sont supérieures? Wieso sind also diese Profitbedingungen im Ausland größer? Nous trouvons une partie de la réponse dans un chapitre précis du Kapital de Marx. Einen Teil der Antwort finden wir in einem präzisen Abschnitt des Kapitals von Marx. Voici la citation. Les capitaux engagés dans les colonies, etc., rapportent des profits d'un taux plus élevé parce que telle est la règle dans les pays peu avancés au point de vue économique, où l'on fait travailler des esclaves et où l'on exploite le travail avec plus d'âpreté. Was andererseits die in Kolonien etc. angelegten Kapitale betrifft, so können sie höhere Profitraten abwerfen, weil dort überhaupt wegen der niedrigen Entwicklung die Profitrate höher steht und ebenfalls bei Anwendung von Sklaven die Exploitation der Arbeit. Pour le paraphraser, les capitaux exportés sont plus profitables. Les capitaux exportés sont plus profitables car le travail est plus exploité. Die exportierten Kapitale sind also profitabler, weil die Arbeit heftiger ausgebeutet wird. Ou la force de travail. Entschuldigung, die Arbeitskraft. Pour les marxistes, l'exploitation de la force de travail a une signification précise. Für uns MarxistInnen hat die Ausbeutung der Arbeitskraft eine präzise Bedeutung. Eine wichtige Bedeutung. L'exploitation est la source du profit. Die Ausbeutung ist die Quelle des Profits. L'exploitation décrit la différence entre la valeur ajoutée par les employés et leur salaire. Die Ausbeutung bedeutet, oder ist anders gesagt, die Differenz zwischen dem hinzugefügten Wert, den die Arbeitenden hinzufügen, und dem ausbezahlten Lohn. C'est de cette différence dont découle le profit. Von dieser Differenz stammt der Profit. Et en fait, c'est assez intuitif. C'est eigentlich sehr intuitiv. Les capitalistes ont intérêt à faire travailler leurs employés plus pour gagner moins d'argent. Die Kapitalisten haben eigentlich ein Interesse daran, ihre Arbeitenden, ihre Angestellten länger arbeiten zu lassen, um also weniger lange arbeiten zu lassen für weniger Geld. Länger arbeiten zu lassen für weniger Geld. Voilà, oui. Évidemment. Et si les travailleurs et travailleuses ajoutent beaucoup de valeur aux marchandises et obtiennent un petit salaire, les profits sont élevés. Wenn die Arbeitenden viel Wert den Waren hinzufügen und dafür einen geringen Lohn kriegen, sind die Profite hoch. Et encore une fois, pour le conclure, c'est la différence entre la valeur ajoutée par les travailleurs et les salaires qui sont à la source du profit. Und nochmal, um es zusammenzufassen, es ist die Differenz des hinzugefügten Werts und des Lohnes, das bildet die Quelle des Profits. Comme nous le savons tous, il y a des grands écarts de salaire à travers la planète. Wie ihr alle wisst, gibt es aber große Unterschiede bezüglich den Löhnen weltweit. Au nord, les salaires sont plus élevés qu'au sud. À l'ouest, les salaires sont plus élevés qu'à l'est. Mais ces catégories sont pas très importantes. Im Norden sind die Löhne höher als im Süden, im Westen sind sie höher als im Osten, aber diese Kategorien sind nicht so wichtig. Pourtant, et ça c'est très important, dans une économie mondiale, les prix des marchandises s'harmonisent sur le marché mondial. Allerdings, und das ist sehr wichtig, die Preise der Waren harmonieren, also gleichen sich aus auf dem Weltmarkt. Autrement dit, les salaires sont locaux, mais les prix tendent à être mondiaux. Wir können sagen, die Löhne sind lokal, aber die Preise tendieren dazu, global zu sein. Et en conséquence, les capitalistes qui produisent dans les pays à bas salaire, pour le marché mondial, peuvent obtenir des profits supplémentaires ou des gros profits. Als Konsequenz, jene Kapitalisten, die in Ländern produzieren, in denen tiefe Löhne herrschen oder bezahlt werden müssen, können höhere Profite aus der Produktion schlagen. Et l'exemple type qu'on donne toujours à ce moment, c'est l'iPhone. Und das Beispiel, das wir immer geben, oder das immer gegeben wird, ist das iPhone. Et ses coûts de production s'élèvent à environ 150 ou 160 dollars. Die Produktionskosten eines iPhones liegen bei etwa 150-160 US-Dollar. Et les employés de Foxconn en Chine, qui assemblent ce truc, gagnent environ 1,80 $ par heure. Und die Angestellten von Foxconn in China verdienen etwa 1,80 Dollar pro Stunde. Pour mettre ce truc ensemble. Um dieses Ding zusammen zu tun. Et l'iPhone 5, par exemple, est finalement vendu pour environ 450 dollars. Und das iPhone 5 ist schlussendlich für etwa 450 Dollar wird es verkauft. Donc, pour le résumer, les capitalistes sont obligés d'exporter leurs capitaux lorsque le marché national est saturé. Um zusammenzufassen, die Kapitalisten sind gezwungen, ihre Kapitalien zu exportieren, wenn die nationalen Märkte gesättigt sind. Les pays destinataires de ces capitaux exportés sont souvent les pays avec les salaires peu élevés. Die Länder, die diese Kapitalien empfangen, die Empfangsländer dieser exportierten Kapitalien, sind häufig jene Länder mit tiefen Löhnen. On peut donc dire que les profits générés à travers les exportations de capitaux sont plus élevés que les profits ordinaires à domicile. Die generierten Profite durch Kapitalexportationen sind also höher als jene bei einer normalen Produktion im Land. Conséquemment, il y a également une forte incitation pour les capitalistes d'exporter leurs capitaux. Als Folge daraus ergibt sich, dass die Kapitalisten einen großen Anreiz daran haben, Kapital zu exportieren. Les capitalistes veulent produire pour le marché mondial. Die Kapitalisten wollen für den weltweiten Markt produzieren. Mais dans les pays à bas salaire. Aber in den Ländern mit den tiefen Löhnen. Et c'est ça la force motrice de l'impérialisme globalisé. Und das ist die treibende Kraft des globalisierten Imperialismus. Les profits de l'impérialisme globalisé se basent précisément sur l'extension et l'externalisation de la production dans les pays du tiers-monde. Die Profite des globalisierten Imperialismus basieren sich auf der ausgeweiteten und der ausgelagerten Produktion in jenen Ländern der dritten Welt. Ce sont des processus qui étaient déjà connus sous Marx et sous Lénine. Diese Prozesse waren schon Marx und Engels und Lénine bekannt. Mais aujourd'hui, ils sont totalement généralisés. Aber heute sind sie total verallgemeinert. L'extension et l'externalisation de la production a lieu partout, géographiquement et sectoriellement. Die Ausbreitung und die Auslagerung von Kapital findet überall statt. Geographisch gesehen, aber auch sektorübergreifend. Statistiquement, cela s'exprime de la manière suivante. Statistisch gesehen drückt sich das auf folgende Weise aus. À gauche, links. Aujourd'hui, 79% de la main-d'œuvre industrielle se trouve dans les pays peu développés. 79% der industriellen Arbeitskraft heute befindet sich in den wenig entwickelten Ländern. C'est la ligne grise. Das ist die graue Linie. Et en 1950, c'était seulement 34%. 1950 waren es erst 34%. Et maintenant à droite, jetzt rechts. En 1917, 10% des importations industrielles dans les pays développés provenaient des pays peu développés. 1917 kamen 10% der industriellen Importe aus wenig entwickelten Ländern, in die industrialisierten Länder. Aujourd'hui, ce taux a quintuplé. Heute hat sich dieser Wert verfünffacht, oder dieser Faktor. On observe donc une véritable extension et un déplacement du travail industriel dans les pays peu développés. Wir sehen also eine véritable Ausweitung und Auslagerung der industriellen Produktion in die wenig entwickelten Länder. Pourtant, ce qui est crucial, dans aucun de ces pays-là, suffisamment de travail a été créé pour toutes les personnes qui entrent sur le marché du travail. Aber, und das ist entscheidend, in keinem dieser Länder wurde genügend Arbeit geschaffen, sodass jeder und jede einen Job finden kann. Autrement dit, partout, il y a plus de personnes qui cherchent un travail qui a des jobs. Anders gesagt, überall gibt es mehr Leute, die einen Job suchen, als es irgendwie Jobs gibt. Et dans une telle situation, c'est clair que les salaires sont très bas. In einer solchen Situation ist es klar, dass die Löhne sehr tief sind. On parle de surpopulation sur le marché de travail. Wir sprechen von Überbevölkerung auf dem Arbeitsmarkt. Mais quelles sont ces raisons? Quelles sont les raisons de cette surpopulation? Was sind die Gründe dieser Überbevölkerung? Comment ces salaires? Comment ces conditions de profit idéales sont créées? Wie sind diese idealen Profitbedingungen überhaupt kreiert? Wie werden sie kreiert? Moi, j'ai trouvé quatre réponses. Ich habe vier Antworten gefunden. Premièrement, le déracinement de centaines de millions de personnes parce que l'on appelle l'accumulation par dépossession. Erstens, die Entwurzelung von hunderten von Millionen Menschen von dem, was wir Akkumulation durch Enteignung nennen. On parle de dépossession de la terre. Wir sprechen von Enteignung von Land. Des capitalistes achètent et commercialisent les terres. Die Kapitalisten kaufen und dealen mit dem Land. C'est-à-dire, ils construisent quoi que ce soit et où ils industrialisent l'agriculture. Sie bauen was sie wollen, was auch immer und bauen darauf irgendwie industrielle Produktion. Ces terres étaient avant travaillées pour la subsistance et sont désormais censées de rapporter des profits. Dieses Land wurde vorher fürs Überleben gebraucht, also darauf wurde angebaut, damit die Bauern überleben konnten, und jetzt bringt dieses Land irgendwie Profite. En conséquence, les familles paysannes, simples, hein, qui travaillent ces terres ou qui travaillaient ces terres pour leur subsistance, perdent leurs terres et partent en ville. die einfachen Bauernfamilien, die also jetzt ihr Land verlieren, verlieren so ihre Existenzgrundlage und müssen in die Städte gehen. Gehen in die Städte. Ces personnes deviennent des travailleurs. Diese Leute werden zu ArbeiterInnen. Ils doivent vendre leur force de travail. Sie müssen ihre Arbeitskraft verkaufen. Et plus de travailleurs signifie que les salaires baissent. Mehr ArbeiterInnen und Arbeiter bedeutet, dass die Löhne gedrückt werden, dass sie sinken. Deuxième raison, l'importance du secteur formel dans les villes du tiers-monde. Informel, oui. Zweiter Grund, die Wichtigkeit des informellen Sektors in den Weltländern. Mm-hmm. Surtout dans les villes. Vor allem in den Städten. Le secteur informel sont des petits boulots à la limite de la légalité, comme typiquement vendeurs de rue. Der informelle Sektor, das sind so kleine Beschäftigungen, mehrheitlich an der Grenze der Legalität, wie zum Beispiel so StraßenverkäuferInnen. Les conditions de travail sont énormément instables et précaires. Die Arbeitsbedingungen sind sehr instabil und prekär. En Afrique subsaharienne, 72% des emplois font partie du secteur informel. In subsaharischen Afrika sind 78% der Jobs befinden sich im informellen Sektor. En Amérique latine, 51% et en Asie, 65%. Lateinamerika 51% und Asien 65%. Cette menace est omniprésente et exerce une grande pression vers le bas des salaires. Diese Bedrohung ist omnipräsent und übt einen großen Druck auf die Löhne nach unten aus. Troisièmement, l'expansion du travail féminin. Drittens, die Exportation der Arbeit der Frauen. Ausweitung, plutôt. Pas Exportation. Ausweitung, ja. On observe un grand flux des femmes dans le secteur industriel des pays peu développés. Wir beobachten einen großen Strom von den Ländern, von Frauen von den Ländern, die wenig entwickelt sind. Au Lesotho, aujourd'hui 82% des travailleurs dans les usines de textile sont les femmes. In Lesotho sind heute 82% der Arbeitenden in den Textilfabriken Frauen. Les femmes gagnent moins et travaillent plus longtemps. Die Frauen verdienen weniger und arbeiten länger. Du coup, les capitalistes utilisent l'oppression de la femme déjà présente afin de payer des salaires pourris. Also die Kapitalisten stützen sich auf die bereits existierende Unterdrückung der Frau, um die Löhne weiter zu drücken. Puis, dans une deuxième étape, on généralise les salaires féminins à tous les employés. In einer zweiten Etappe werden die Löhne der Frauen auf die ganze Produktion verallgemeinert. Alle Angestellten. Et quatrièmement, les régimes de migration sévères. Viertens, die strengen Migrationsregime. Sylvain en a déjà touché un peu ce matin. Sylvain hat diese Thematik bereits ein bisschen berührt heute Morgen. Frontex, l'agence de l'Union européenne pour ses frontières, exerce son pouvoir désormais à l'intérieur de l'Afrique. Frontex, die Agentur der Europäischen Union bezüglich Migration, übt seine Macht jetzt bereits schon in Afrika aus. En fin août, un sommet UE Afrique a renforcé encore une fois les compétences de Frontex. Ende August hat eine Konferenz zwischen der Europäischen Union und Afrika die Kompetenzen von Frontex weiter verstärkt. Les médias bourgeois étaient enthousiastes. Die bürgerlichen Medien waren enthusiastisch. En allemand, j'ai trouvé un truc de la NZZ et à gauche du Temps. In Deutsch ein Zitat aus der NZZ, eine Stelle aus der NZZ und auf Französisch aus Le Temps. Ainsi, l'Union européenne empêche les gens à s'enfuir de leurs conditions de travail misérables, ce qui pressure encore une fois les salaires. Was die Europäische Union damit macht, ist, dass sie die Leute daran hindert, von ihren miserablen Arbeitsbedingungen zu fliehen zu können. Und damit drückt sie die Löhne nochmals weiter. Toutes ces raisons mènent à une situation de surpopulation. All diese Gründe führen zu einer Situation der Überbevölkerung. plus précisément une situation de surpopulation relative par rapport au marché de travail. Eine Situation der Überbevölkerung im Verhältnis zum Arbeitsmarkt, muss man präziserweise sagen. C'est une tendance inhérente au capitalisme. Das ist eine dem Kapitalismus inhärente Tendenz. Marx appelait ça l'armée de réserve industrielle. Marx nannte das die industrielle Reservearmee. Aujourd'hui, la surpopulation relative est un phénomène globalisé. Die relative Überbevölkerung ist heute ein globales Phänomen. Et la rationalité économique est évidente. Die ökonomische Rationalität dahinter ist offensichtlich. Il y a plus de personnes que de boulot, donc les gens sont prêts à bosser pour des salaires extrêmement bas. Es gibt mehr Leute als Jobs, also sind die Leute bereit, für extrem tiefe Löhne zu schuften. La surpopulation relative a une fonction précise dans le capitalisme. Die relative Überbevölkerung hat eine präzise Funktion im Kapitalismus. Encore une fois, notamment la baisse des salaires et la maximisation des profits. Nochmals, es ist dies das Senken der Löhne und damit die Maximisierung der Profite. Et c'est exactement ces situations qui rapportent les plus grands profits. Und genau diese Situationen bringen den Kapitalisten die größten Profite ein. La surpopulation relative globalisée est la base des profits des multinationales mondialement actives. Die relative Überbevölkerung ist die Basis der von den weltweiten Monopolen generierten Profite. Avant, nous avons défini l'impérialisme comme le stade monopolistique du capitalisme. Vorher haben wir den Imperialismus als monopolistisches Stadium des Kapitalismus definiert. L'impérialisme moderne, l'impérialisme globalisé et la monopolisation sont intimement liés. Der moderne Imperialismus und was tu was et la monopolisation sind eng miteinander verbunden. Aujourd'hui, 80% du commerce mondial sont contrôlés par les réseaux des multinationales, des compagnies multinationales. Heute ist 80% des weltweiten Handels von multinationalen Konzernen kontrolliert. Von den Netzwerken der multinationalen Konzerne. Je l'ai déjà dit avant, comparé au temps de Lénine, la monopolisation est beaucoup plus avancée qu'aujourd'hui, avec les réseaux justement des compagnies multinationales. Im Vergleich zu Lenins Zeiten ist die Monopolisation damit viel mehr fortgeschritten, genau mit diesen Netzen der multinationalen Konzerne. Mais réseau de multinationales, ça veut dire quoi? Was heißt denn das, Netze der multinationalen Konzerne? Depuis environ 15 ans, il y a une tendance vers la sous-traitance locale. Seit 15 Jahren gibt es eine Tendenz zu den lokalen Zulieferern. Au lieu d'avoir une succursale intégrée dans la multinationale, on a maintenant des contrats avec des producteurs locaux. Anstatt dass man eine Filiale direkt in einem diesen Ländern mit tiefen Löhnen hat, hat man einen Vertrag mit einem Lieferanten, mit einem lokalen Zulieferer. Mais c'est une leurre, hein? Ces entreprises restent bien évidemment entièrement dépendantes des commandes et des besoins des grandes multinationales. Aber das ist eine Täuschung, weil diese lokalen Zulieferer bleiben selbstverständlich voll und ganz abhängig von den Bedürfnissen und den Bestellungen der multinationalen Konzerne. Mais pourquoi alors cette sous-traitance externe? Pourquoi cette tendance vers la sous-traitance externe? Wieso also gibt es diese Tendenz zu diesen lokalen Zulieferern? D'un côté, une raison importante est certainement la souplesse du capital. Einerseits ist hier sicher die Flexibilität des Kapitals zu nennen. C'est plus simple de mettre fin à un accord avec un petit producteur local que d'abandonner et déménager une usine entière. Es ist viel einfacher und unbeschwerlicher, einen Vertrag mit einem lokalen Zulieferanten zu kündigen, als eine Fabrik zu deplatzieren. Et de l'autre côté, selon Clive Crook, un vrai bourgeois, un économiste bourgeois. Auf der anderen Seite, laut Clive Crook, ein echter bürgerlicher Ökonom. Les conditions de travail, les salaires et les heures de travail sont environ 90% pires chez les producteurs locaux que dans les succursales des multinationales. Also laut ihm sind die Arbeitsbedingungen, das heißt Arbeitszeit und Löhne, etwa 90% schlechter in diesen lokalen Zulieferunternehmen als in den Filialen der Monopole. Et une dernière raison, c'est certainement la politique des mains propres. Und ein letzter Grund ist sicher diese Politik der reinen Weste, der nicht verschmutzten Hände. On transfère les responsabilités aux petits producteurs locaux. Man übergibt die Verantwortung den kleinen lokalen Produzenten. Pour moi, ces derniers points mentionnés dévoilent un peu ou montrent le visage le plus moche de l'impérialisme. Dieser letzte Punkt zeigt das hässlichste Gesicht, enthüllt das hässlichste Gesicht des modernen Kapitalismus. Ce visage inhumain a entre autres été révélé par la catastrophe de Rana Plaza au Bangladesh en 2013. Dieses unmenschliche Gesicht hat sich unter anderem gezeigt in einer Katastrophe, die sich in Bangladesch in Rana Plaza ereignet hat. C'était une immense entreprise de textile qui s'est effondrée à cause de l'état catastrophique ou misérable des murs. Es war eine riesige Textilfabrik, die in sich zusammengekracht ist wegen den miserablen Zuständen der Wände in der Fabrik. 1000 morts et 2000 personnes blessées. 1000 Tote und 2000 Verletzte. Et le jour avant la catastrophe, le site a été évacué parce que tout le monde voyait l'immense danger et les fissures dans les murs. Einen Tag vor der Katastrophe wurde die Produktionsstätte evakuiert, weil alle haben die Gefahr gesehen und haben sogar die Risse in den Mauern gesehen. Pourtant, les employés ont été forcés par la surpopulation relative de retourner au travail. Trotzdem wurden die Angestellten genau durch diese relative Überbevölkerung gezwungen, am nächsten Tag wieder arbeiten zu gehen. Comme on le voit ici, l'option à ces usines, c'est le secteur informel ou pire. Wie wir es hier sehen, ist die Alternative zu diesen Fabriken der informelle Sektor oder noch schlechter. Le responsable principal est le propriétaire de l'usine qui a réouvert le site après l'évacuation. Ou le responsable légalement. Also, der rechtlich gesehen Hauptverantwortliche dieser Katastrophe ist der Besitzer dieser Fabrik, der die Produktionsstätte wieder geöffnet hat, nach der Evakuierung am nächsten Tag. À juste titre, ce sous-traitant local est depuis en prison. Richtigerweise wurde dieser lokale Zulieferant, befindet sich seither im Gefängnis. Entre-temps, suite à des manifestations massives, H&M et d'autres multinationales se sont contentés d'adopter une charte moralisatrice sur la sécurité des bâtiments au Bangladesh. In der Zwischenzeit haben multinationale Konzerne wie H&M und andere sich damit begnügt, so eine Charta für Maßnahmen im Bau von solchen Fabriken zu unterzeichnen, so ein bisschen scheinheilig. À mon avis, cette tragédie est doublement révélatrice. Diese Tragödie zeigt zweierlei wichtige Dinge auf. Premièrement, ça démontre les contraintes que l'impérialisme impose. Erstens zeigt es die Zwänge, die der Imperialismus en tant que capitaliste, on ne peut pas échapper aux lois impérialistes. Als Kapitalist kann man sich den imperialistischen Gesetzen nicht entziehen. Le capitaliste qui décide de ne pas participer à cette course vers le bas pour les meilleures conditions de profit se fait bouffer par la concurrence capitaliste. Der Kapitalist, der nicht mitmachen will in diesem Rennen nach besseren Profitbedingungen, in diesem Rennen nach unten, geht einfach in der Konkurrenz unter. En conclusion, l'impérialisme n'est pas un choix, mais un stade et une nécessité inhérent au capitalisme. Zusammenfassend ist der Imperialismus keine Wahl, sondern ein Stadium, das dem Kapitalismus inhärent ist. Si nous voulons combattre ce système, si nous voulons combattre ça, nous devons comprendre ces lois du capitalisme. Wenn wir dieses System, wenn wir das bekämpfen wollen, müssen wir die Gesetze des Imperialismus und des Kapitalismus verstehen. Secondement, la catastrophe de Rana Plaza met en évidence les effets néfastes de l'impérialisme pour les gens ordinaires, pour la classe ouvrière. Zweitens zeigt die Katastrophe von Rana Plaza die verheerenden Auswirkungen des Imperialismus für die einfachen Leute auf. Afin de satisfaire les besoins de profit des capitalistes, 3000 personnes ont dû aller travailler dans une usine qui était déjà en train de s'effondrer. Damit die Profitbedingungen aufrechterhalten werden konnten, mussten 3000 Personen in eine Fabrik arbeiten gehen, die schon am Einbrechen war. Des milliards de personnes sont systématiquement laissées dans la pauvreté totale, tout simplement pour pressurer les salaires et augmenter les profits des capitalistes. Milliarden Menschen werden in der totalen Prekarität gelassen, damit die Löhne gesenkt werden können und die Profite maximiert werden können. Le capitalisme à son stade impérialiste est un système parasitaire, irrationnel et désastreux. Der Kapitalismus in seinem imperialistischen Stadium ist ein parasitäres und desaströses System. Nous voulons construire une véritable alternative. Wir wollen eine véritable Alternative erbauen. Pour ce faire, nous devons rompre avec le capitalisme et détruire les forces impérialistes. Um das zu tun, müssen wir mit dem Kapitalismus brechen und die imperialistischen Kräfte besiegen. Et je vous invite fortement à participer à cette lutte. Und ich lade euch herzlich dazu ein, an diesem Kampf mitzumachen. Et à mon avis, notre discussion qu'on va avoir là tout de suite constitue la première étape. Und die Diskussion, die wir jetzt gerade haben werden, ist die erste Etappe dazu, der erste Schritt. Pour combattre le système, il faut d'abord essayer de le comprendre. Um das System bekämpfen zu können und besiegen zu können, muss man es zuerst verstehen. Merci beaucoup. Vielen Dank. Merci beaucoup, camarade Berce, pour cette première abord théorique très intéressant. Vielen Dank, Genosse Harry, pour diese interessante Worte. Maintenant, on va tout de suite se lancer dans la discussion, dans laquelle chacun et chacune peut s'exprimer dans sa en langue de choix, soit français ou allemand. Wir werfen uns sofort in Diskussion. Jeder und jede darf sich in der von ihr oder in gewünschten Sprache. Et aussi, s'il y a des questions, on peut les poser pendant toute la discussion. Ja. Elle demande par rapport à la comparaison entre les salaires locaux et les prix globaux, comment ça se manifeste que les prix globaux ont tendance à s'harmoniser? Comment ça se démontre? Un mot? Un sehr gutes Beispiel dafür, kann man mal ein bisschen weiter. Pour expliquer ça, il y a un très bon exemple dans les supermarchés autrichiens. Dans les supermarchés autrichiens, en ce moment, il y a une pénurie de beurre. Genau. Also der Preis von 2,50 Gramm Butter hat sich verdoppelt von 1,25 Euro auf 2,50 Euro ungefähr. Le prix d'un demi-kilo de beurre a doublé, on s'en fout du chiffre de beurre. Und es hat Gründe, die überhaupt nicht in Österreich liegen, sondern es liegt am Steigen des Weltmarktpreises für Butter. Ceci a des raisons qui ne sont pas du tout liées à l'Autriche, mais qui sont dues au marché mondial. Also der Hauptfaktor im Steigen dieses Preises ist tatsächlich, dass die Nachfrage nach Butter in China um etwa 40% gestiegen ist und es treibt weltweit die Butterpreise nach oben. Alors la raison principale, c'est effectivement que les prix, que la demande en Chine a augmenté de 40% et ça augmente maintenant les prix du beurre au niveau mondial, comme par exemple en Europe. Das war jetzt ein sehr konkretes Beispiel, aber allgemein kann man halt einfach festhalten, dass die Weltmarktpreise immer, also tendenziell immer unter den Preisen der lokalen Produktion in einem entwickelten Land liegen werden. Ceci était un exemple très concret, mais de manière générale, on peut dire que les prix mondiaux seront toujours en dessous des prix locaux. Und deswegen werden halt alle Händler dahin tendieren, ihre Sachen zu Weltmarktpreisen zu verkaufen. Also das ist dann einfach nur noch ein Ergebnis der Konkurrenz. Et du coup, les marchands ont tendance à juste vendre leurs marchandises au prix mondiaux. Ça, c'est juste le résultat de ce fait. Eileen, wenn Sie mal. Ich habe eigentlich ganz am Anfang eine Frage, und zwar verstehe ich diese ganze Tendenz zur Monopolisierung, aber ich habe ein bisschen Mühe, diesen Link zu ziehen von diesem Zitat, das du gebracht hast mit dem Monopol, dass der Imperialismus, das monopolistische Staat und das Kapitalismus ist. Ich habe schon die Raffo verstanden, warum man der Markt im Nationalstaat gesetzt ist, aber warum jetzt genau der Imperialismus, das monopolistische Staat und diesen Link verstehe ich. Alors, j'ai compris la tendance vers la monopolisation, mais j'ai pas compris pourquoi l'impérialisme est en fait le stade suprême du capitalisme. C'est ça. Elle a compris que les marchés nationaux sont saturés au bout d'un moment, mais pourquoi l'impérialisme est-il le stade suprême du capitalisme? Ja, ich möchte kurz etwas sagen. Ich fand sehr gut, dass er das Beispiel von Bangladesch gebracht hat, mit Rana Plaza. Weil es, ja, auch noch ein paar andere Sachen nicht mehr aufzeigt, dass du jetzt gesagt hast. Kann ich zuerst etwas sagen? J'ai bien aimé que tu aies mentionné l'exemple du Bangladesch. J'aimerais encore illustrer quelques autres trucs. Ja, zur Brutalität des Kapitalismus halt auch. Concernant la brutalité du capitalisme. Der Besitzer dieser Fabrik hat nicht nur irgendwie einen Tag nach der Evakuierung die Fabrik wieder geöffnet, sondern die Leute, als irgendwie dann da wurde das einstürzt und es gab auch irgendwie Feuer, wurden die Leute darin eingesperrt, damit sie weiter arbeiten. Pour ajouter encore un truc, le propriétaire de cette usine n'a non seulement rouvert l'usine le lendemain, après l'évacuation, mais a aussi enfermé les travailleurs après dans cette usine, quand ça a commencé à brûler. Un autre point que ce exemple a montré, c'est que la concurrence, en fait, n'est pas vraiment une concurrence, comme nous pouvons nous imaginer, parce que dans Hand et tous les autres, en fait, ces billiges marques, un autre, quelque chose d'autre que cet exemple démontre, c'est que cette concurrence n'est pas vraiment une concurrence parce qu'il y avait non seulement H&M mais plein d'autres marques de vêtements à prix bas qui ont laissé produire leurs habits dans cette usine. Qui ont fait, Je pense qu'un Beispiel. Irgendwie ist auch, dass es nicht nur darum geht, irgendwie, wo können wir die Arbeitskraft am meisten ausbeuten, sondern auch irgendwie, wo sind die anderen Produktionsbedingungen noch besser. Zum Beispiel, wo können die internationalen Kapitalisten die Regierung so kontrollieren oder beeinflussen, dass sie Gesetze machen, die Umweltstandards möglichst tief setzen und so weiter. Il ne s'agit non seulement de la question de où est-ce qu'on peut exploiter le mieux la force de travail, mais aussi les autres facteurs de production, par exemple où est-ce qu'on peut aller influencer les gouvernements pour nous faire une pas pour, pour qu'on ne doive pas payer des taxes pour l'environnement, c'est ça? Umweltsteuer oder was? Nein, pour les standards. Ah, ou pour les standards environnementaux, pour où est-ce qu'on doit respecter le moins de standards environnementaux possible. C'est ça, ouais. Des capitaux. Ja, und was es leider heute auch zeigt, ist die Limitiertheit von NGOs, die nach dieser Katastrophe sich dafür eingesetzt haben, dass es einen Entschädigungsfonds gibt, wo alle diese Firmen eingezahlt haben, aber es war ein jahrelanger rechtlicher Streit zuerst. On voit aussi les limites des ONG, parce qu'eux, ils se sont juste engagés pour qu'il y ait un fonds de compensation où les entreprises ont contribué, mais c'était un dispute au niveau juridique. Das hat es, ja, wie es gesagt hat, dass sie etwas so ein bisschen gebracht, aber am Kern der Sache, also am System selber hängt das natürlich nicht. Und deswegen bleibt es halt, dass ich die Arbeitenden selber organisiere. Das hat nicht mehr zu machen. Mais ces acquis juridiques ne changent rien au système en tant que tel. Il faut que les travailleurs et les travailleuses s'organisent pour vraiment changer tout. Frank? Ich werde etwas zu den politischen Konsequenzen von Lenins Imperialismus-Theorie sagen. Je vais dire quelque chose par rapport aux conséquences politiques de la théorie sur l'impérialisme de Lénine. Sehr oft verteidigen Stalinisten und auch so Sekten, die sich Trotzkisten nennen. Souvent des Stalinisten et des Sekten, die s'appellent Trotzkisten. So Staaten wie Syrien, China, Russland oder auch den Iran, weil sie sagen, diese Staaten seien im Unterschied zu USA nicht imperialistisch oder manchmal sagen sie sogar objektiv anti-imperialistisch. Ils défendent des États-nations comme la Syrie ou la Chine, ouais, en disant que ces États, contrairement aux États-Unis, ne sont pas impérialistes, sont même objectivement non-impérialistes. Ja, weil sie gegen die USA sind. Das hat so seine Tradition im Kalten Krieg, vor allem bei den Stalinisten, auf das ich jetzt nicht eingehen werde. C'est une tradition des Stalinistes lors de la guerre froide, c'est ça? Also zum Beispiel wird dann gesagt, ja, in Russland ist, sind die Kapitalisten noch viel zu jung, also erst sehr spät entstanden, haben sich gar noch nicht wirklich als herrschende Klasse etabliert, oder es gibt gar keinen starken Finanzsektor, oder es wird auch gesagt, diese Staaten sind ja selber von imperialistischen Staaten wie den USA oder Israel unterdrückt, also können sie nicht imperialistisch sein. Il y est dit que, par exemple, en Russie, la bourgeoisie n'est pas encore assez développée et du coup, vu qu'ils sont eux-mêmes dépendants ou même ouais, des États-Unis, ils peuvent pas, d'une puissance impérialiste, ils peuvent pas être des puissances impérialistes elles-mêmes. Da sieht man schon einen grundsätzlichen Fehler in der Methode. Sie analysieren diese Staaten als eine Nationalökonomie. On voit déjà une erreur de base dans la méthode. Ils voient ces États comme des économies nationales. Aber der Kapitalismus ist ein globales Wirtschaftssystem und eben der Imperialismus ist nach Lenin ein Entwicklungsstadium dieses globalen Kapitalismus. Mais le capitalisme est un système économique global, globalisé et l'impérialisme c'est un stade du développement de ce système. Und in dieser Entwicklungsphase entwickeln auch arme, rückständige, extrem ausgebeutete Staaten imperialistische Ambitionen. Und dans cette phase du développement aussi des États un peu arriérés développent des tendances impérialistes. Gerade auch weil sie eben arm, rückständig und ausgebeutet sind. Justement parce qu'ils sont pauvres et arriérés. Also was dann die Stalinistinnen im Prinzip machen, ist, dass sie nichts anderes als kleine Räuberbanden gegen große Räuberbanden verteidigen. En fait, ce que les Stalinistes font, c'est qu'ils défendent des bandes de de voleurs, des petites bandes de voleurs contre des grandes bandes de voleurs. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass wir sagen, wenn jetzt irgendwie USA Krieg im Irak führt gegen Saddam Hussein, ist es völlig egal, wer jetzt hier gewinnt, wir setzen uns da nicht ein, beides Räuber. Ceci ne veut pas dire que lorsqu'il y a par exemple guerre entre les États-Unis et l'Irak, peu importe qui gagne, de toute façon c'est les deux des puissances impérialistes, c'est pas ce qu'on veut dire. Nein, wir sagen, es ist ein reaktionärer Krieg und wir bekämpfen diesen Krieg mit dem, was bei uns revolutionärer Defizitismus heißt. On dit que c'est une guerre réactionnaire et qu'on combat cette guerre à travers ce que nous on appelle le défaitisme. Ceux qui connaissent, vous aurez compris. Das heißt, wir verhindern diesen reaktionären Krieg, indem wir unsere eigene herrschende Klasse stürzen. On évite cette guerre réactionnaire en faisant chuter notre propre classe dominante. Ja, also wir unterstützen jeden Streik in den USA, jeden Kampf gegen so einen reaktionären Krieg wie den Irakkrieg. On soutient chaque mouvement, chaque grève aux États-Unis qui veut empêcher cette guerre aux États-Unis, qui veut lutter contre cette guerre réactionnaire. Und natürlich auch jeden Streik gegen Arbeitskampf, Widerkampf der Arbeiterbewegung in Irak gegen Saddam Hussein. Ainsi que chaque lutte ouvrière en Irak contre Saddam Hussein. Bei diesem Beispiel zu bleiben. Und dabei ist, und jede dieser Seite muss eigentlich sagen, selbst wenn wir dadurch verlieren, selbst wenn unsere reaktionäre Klasse dadurch verliert, ist es ein geringeres Übel. Les deux côtés doivent en fait dire que même si notre classe dominante perd, c'est le moindre mal. Wenn das ein Fortschritt für den internationalen Sozialismus bedeutet. C'est un moindre mal en vue du progrès du socialisme mondial. Und effektiv sind das immer auch zwei Seiten desselben Kampfes. C'est toujours à deux côtés de la même lutte. Weil zum Beispiel, wenn ein Staat wie Iran, also wenn man in den USA die imperialistischen Kräfte schwächt, besiegt, dann haben auch die so Tyrannen wie Saddam Hussein oder das Regime vom Iran oder wo auch immer, werden dann politisch geschwächt, weil sie sich häufig an der Macht erhalten, eben indem sie sagen, wir verteidigen euch gegen den US-Imperialismus. Si on affaiblit les pouvoirs impérialistes, ou si on combat même ou si on arrive même à vaincre les pouvoirs impérialistes aux États-Unis par exemple, on affaiblit avec ça directement aussi, par exemple, les pays comme l'Irak, qui, eux, ils disent toujours qu'ils défendent en fait leur classe ouvrière contre les puissances impérialistes. Donc ça, c'est les deux côtés de la même médaille. C'était ça. Was ich noch interessant finde, dass es nicht nur ein Angleichen der Preise gibt, sondern auch ein Stück weit ein Angleichen der Löhne. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y ait non seulement une harmonisation des prix, mais aussi des salaires. Aber ich habe vorher nachgeschaut, in den 60 größten Städten in China ist der Durchschnitt so 58 Euro im Monat. 60. 850 in 60 Städten. In 60 größten Städten. Je viens de checker dans les villes en Chine les plus grandes, dans les 60 villes les plus grandes, le salaire moyen est à 850 dollars. Ob jetzt das genau stimmt, spielt jetzt hier keine Rolle. Ce n'est pas important si c'est très correct. In Peking gehen sie sogar über 1000 Euro. À Pékin, les salaires dépassent même les 1000 Beijing. Und das ist doch ziemlich interessant, weil gerade Genossen aus Deutschland oder aus Österreich wissen, dass dort Leute abgewiesen werden und arbeiten gehen. Des Kameraden, provenant de l'Allemagne ou d'Autriche, savent que là-bas aussi des gens vont travailler pour des tels salaires. Oder in Italien. Ou en Italie. Zum Teil noch tiefer. Même plus bas, des fois. Und wenn man nach Griechenland geht, dann geht es da 400 Euro runter oder so. Si on va en Grèce, les salaires baissent jusqu'à 400 Euro. Nee, ich glaube, das sieht man auch genau, dass es einerseits in Ländern wie der Türkei, das heute erwähnt wurde, der ein riesiges Wirtschaftswachstum hat, auch ein massiver Anstieg der Löhne stattgefunden hat, eine Zeit lang. Dans des pays comme la Turquie, où il y avait une grande croissance économique, il y avait aussi une grande croissance des salaires. Oder man kann den gleichen Prozess auch innerhalb von Europa betrachten, wo in Russland und Jürgen recht massiv angewachsen sind. On peut observer le même processus aussi en Europe, où en Europe de l'Est, les salaires ont pas mal accru ces dernières années. Auf der anderen Seite, gerade in Südeuropa, aber eigentlich auch in Deutschland und so weiter, die Löhne sich zumindest im unteren, sagen wir, im unteren Segment der arbeitenden Klasse von der Ausbildung her und so weiter sich nach unten bewegt haben. Mais après, dans les pays en Europe du Sud, les salaires des couches les plus basses avec peu d'éducation se sont développés vers le bas, ont évolué vers le bas. Oder noch krasser innerhalb von Amerika, wo die Industriejobs in den Süden von Amerika verlagert wurden. Aux États-Unis, les travaux dans l'industrie ont été déplacés du nord au sud. Là où les salaires sont déjà à peu près comme en Chine. Je pense que c'est intéressant de betrachten. Je pense que nous devons aufpassen, dass eben diese Überbevölkerung, wie du es genannt hast, das führt nicht einfach dazu, dass die Löhne tief bleiben. Im qualifizierteren Industriebereich. So. Cette surpopulation que tu as mentionné, ça ne veut pas juste dire que les salaires restent plus bas. Il faut prendre en compte ces processus de fluctuation et d'harmonisation des salaires. Sondern diese Prozesse, sagen wir, der Lohnentwicklung in China, ist auch Ausdruck der wachsenden Angst der chinesischen Bourgeoisie, aber auch der ausländischen Bourgeoisie von der Stärke der chinesischen Arbeiterinnenklasse. Mais cette croissance des salaires est aussi une peur de la bourgeoisie chinoise, par exemple, si on prend la Chine, ou des bourgeoisies une peur de la classe ouvrière qui. Wenn ich mich richtig erinnere, waren die großen Sprünge auch so 2011-12, und da gab es auch sehr viele Fabrikbesetzungen, man hat Manager liquidiert und so weiter. Les grands sauts de salaire ont eu lieu 2011-2012, où il y avait aussi des occupations d'usines. Et des liquidations de managers. Liquidation veut dire brûler. Da hat die chinesische Regierung gesagt, Leute, ihr zahlt jetzt einfach 25% mehr Lohn. Là, les gens, ils ont juste dit, mais les gars, là, vous allez payer 25% plus de salaire, c'est fini. Ich glaube, das ist interessant, dass eben die Arbeiterklasse da durchaus auch, obwohl es mehr als genug, sagen wir, Leute, die zweimal genug wären, in den Arbeitsprozess einzusteigen, eine Macht entwickeln können. Donc il est important de voir que la classe ouvrière peut aussi atteindre un pouvoir, même s'il y a beaucoup de gens en réserve. Man kann sagen, China bewegt sich einen Bereich, wo etwa, sagen wir, ein Drittel mehr oder minder langsam auf einem tiefen europäischen Level lebt. En Chine, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un tiers de la classe ouvrière qui est à peu près au niveau des salaires bas en Europe. Et deux tiers qui vivent dans la pauvreté absolue. À la campagne, sous les conditions les plus primitives. Je pense que c'est ici. Ja, einfach noch auf Bezug auf die Überbevölkerung des Arbeitsmarktes. Ich meine, wenn ich frage, ist, ob die Überbevölkerung des Arbeitsmarktes oder die Arbeitsknappheit nicht sowieso schon, also klar aufgrund dieser vier genannten Gründe, unausweichlich ist, sondern eben auch aufgrund der Automatisierung und auch aufgrund der Digitalisierung, dass unmöglich ist, eigentlich für alle Arbeit zu schaffen, so wie die Kapitalisten die Arbeit definieren. Das ist meiner Meinung nach unmöglich, dass alle schlussendlich eine Arbeit haben im Kapitalismus. J'essaie de résumer par rapport à la surpopulation en rapport avec le travail de marché, le marché du travail, est-ce qu'il n'y a pas encore, à part les quatre raisons que toi tu as évoquées, une quatrième force motrice qui est la qui sont les progrès technologiques qui font qu'il y ait de moins en moins de boulot, parce que ce que les capitalistes ils perçoivent comme travail est impossible d'être garanti sous le progrès technologique qui est en train d'avoir lieu. Ja, ich würde gerne noch mal das anknüpfen zu China, ein bisschen an Frank, weil es eigentlich ziemlich offensichtlich ist, dass China auch ein imperialistisches Land geworden ist. J'aimerais bien m'accrocher par rapport à la Chine, parce que c'est évident que la Chine est devenue une puissance impérialiste aussi. Wenn wir uns anschauen, dass zum Beispiel die Investitionen auf dem afrikanischen Kontinent heute von China mehr sind als von Europa und den USA zusammen. Les investissements dans le continent africain provenant de la Chine sont plus élevés que ceux provenant de l'Union européenne et des États-Unis ensemble. Diese Investitionen sind wirklich verbunden mit Land Grabbing, mit ja, chinesische Arbeiter vor Ort irgendwie zu bringen und sie noch tiefer werden als afrikanische. Ces investissements sont liés à un vol de terre, mais aussi à des travailleurs et travailleuses chinoises qui sont ramenés sur place et qui volent du coup aussi les emplois aux locaux. China spielt zum Beispiel in im pakistanisch-indischen Grenzgebiet auch eine Rolle, wo seine mit anderen imperialistischen Mächten La Chine mène également une guerre représentative à la frontière entre l'Inde et le Pakistan. Auch in Lateinamerika sehen wir das, wo zum Beispiel in einer neben dem Panama-Kanal quasi ein neuer Kanal durch den amerikanischen Kontinent gebaut werden soll oder daran ist, dass er noch breiter, noch mehr Kapazität hat und die ganze Landstriche verwüstet werden, ja, weil abgeholzt wird und so weiter. Und das ist Panama Kanal. C'est le Canal de Panama, quoi, c'est ça? En tout cas, les Chinois en Amérique latine s'acquittent le canal de Panama. Donc la puissance impérialiste chinoise veut également construire un nouveau canal de Panama, à côté de Panama, qui est plus grand et plus puissant. Donc ça démontre aussi que c'est une puissance impérialiste. Et dort, irgendwie, le local Widerstand gegen dieses Bauprojekt wird eigentlich mit einer. Ja. Einerseits die Privatarmee quasi von China und auch der lokalen Regierung brutal und gut. La résistance locale contre ce projet est combattue massivement avec une armée privée de la puissance chinoise ainsi que des forces armées du gouvernement local. Merci. Maintenant, Delsu va répondre aux questions. Ouvert. Also der Superdion hat jetzt Oui, il y avait la question par rapport à la monopolisation. Tout d'abord, je recommande fortement l'article de Lucas Nivolo dans le prochain journal et je vous invite donc à vous accaparer de l'étincelle, de la prochaine étincelle. Erstens mal kauft euch dann den neuen Funken, weil darin gibt es einen Artikel von Lucas Nivolo, den ich euch stärkstens empfehle. Et, bon, la question de la monopolisation, c'est la question de l'accumulation du capital. Die Frage der Monopolisierung ist der Frage der Kapitalakkumulation. Il y a un capital initial, soit il est volé, soit il est hérité, il vient de quelque part, ce capital initial. Es gibt ein Kapital zu Beginn, ein Initialkapital, entweder ist es geklaut oder es ist vererbt, aber es existiert. Et ce capital initial, il est investi dans la production, c'est-à-dire dans les ressources premières et dans la technologie et ainsi de suite. Und dieses Kapital wird investiert in die Produktionsmittel, das heißt in die Technologien, die Maschinen oder in die Ressourcen. et on produit des marchandises avec la force de travail et avec ces facteurs de production. Und es werden mit diesen Produktionsmitteln und mit der wahren Arbeitskraft Waren hergestellt. Et après la vente du produit, on a un capital qui est plus grand que le capital investi. Nach dem Verkauf des Produktes haben wir ein Kapital, das größer ist als das ursprüngliche Kapital. Et ça, on peut réinvestir dans la production. Das können wir wieder in die Produktion investieren. C'est ce qu'on appelle le cycle d'accumulation de capital. Das nennen wir den Akkumulationszyklus des Kapitals. Donc le montant du capital, il est constamment croissant. Also die Menge an Kapital ist konstant am Wachsen. Et après on a encore le côté de la centralisation. Und dann gibt es noch die Seite der Zentralisierung. On peut seulement faire du profit si on vend les marchandises, si on arrive à vendre les marchandises sur le marché. Wir können nur Profite machen, also die Kapitalisten können nur Profite machen, wenn sie es schaffen, die Waren auf einem Markt zu verkaufen, abzusetzen. Et pour ce marché, il y a une concurrence féroce. Und auf diesem Markt gibt es eine krasse Konkurrenz. Celui qui arrive à vendre les produits sur le marché, il peut croître, il peut lancer ce cycle d'accumulation. Wer es schafft, seine Waren auf dem Markt abzusetzen, der kann wachsen, der kann diese Akkumulationsmaschine in Betrieb bringen. Et donc celui qui arrive à choper les marchés, il bouffe les autres producteurs, et ça c'est la monopolisation. Wer es schafft, Märkte einzunehmen, der frisst sozusagen seine Konkurrenten, und das ist die Monopolisierung. Après, Emile, toi, t'as posé une question par rapport à la digitalisation. Je pense que tu l'as demandé, répondu au même moment. Emile, du hast eine Frage bezüglich der Digitalisation gestellt. Ich denke, du hast sie gestellt und beantwortet gleichzeitig. Et je trouve ce que Mathias il a dit, je trouve énormément intéressant. Was Mathias gesagt hat, finde ich sehr, sehr spannend. Ben, c'est un peu cette histoire de reshoring, non? On a outsourcing et après on a reshoring. Ouais, d'abord on externalise et après on re-externalise. Also zuerst lagern wir aus und dann lagern wir wieder aus, also reshoring wir. Et aujourd'hui, comme Mathias l'a très bien expliqué, il y a une forte tendance vers le reshoring, par exemple au sud des États-Unis. Heute gibt es eine starke Tendenz zum reshoring, beispielsweise im Süden der Vereinigten Staaten. Et après, les salaires chinois, ils sont, ouais, il faut le dire encore, ben, ils sont surtout à la côte, et ils sont très isolés. Il y a une grande inégalité au sein de la Chine, non, des salaires entre la campagne et les grandes villes. Es muss gesagt sein, dass es eine große Ungleichheit gibt in China bezüglich des Lohnniveaus in den großen Städten und am Land und auch an der Küste. Mais moi, je vois dans ce reshoring, je vois une immense convergence vers le bas. Aber in diesem reshoring sehe ich ein großes Zusammenkommen nach unten. Oder? Ouais. Donc ce que je veux dire, c'est que ces travailleurs aux États-Unis qui travaillent dans les usines reshoring, ils sont à 9 dollars par l'heure. Also diese Angestellten in Amerika, die in diesen reshoring Unternehmen arbeiten, die arbeiten für so 9 Dollar pro Stunde. Ce qui est, je sais pas, 40% en dessous du salaire minimum. Inexistant. So 40% unter dem nicht existierenden Mindestlohn. Et là aussi, il y a eu un grand processus de ce que j'ai appelé avant l'accumulation de dépossession, par dépossession. Und auch hier gab es einen großen Prozess der Akkumulation durch Enteignung. Justement, toutes ces personnes qui ont, toutes ces familles qui ont perdu leur maison après la chute, après l'éclatement de la crise en 2008, la crise immobilière. All die Leute, die ihre Häuser, all die Familien, die ihre Häuser nach dem Ausbruch der Krise 2008 verloren haben. Millions de personnes sans maison et sans travail. Millionen von Leuten ohne Häuser, ohne Arbeit. Pression sur les salaires. Druck nach unten auf die Löhne. Et après, ben ça, ouais. Ces grands salaires, ces salaires relativement élevés en Chine, sont comme ça a été très bien dit, sont le résultat de fortes luttes ouvrières. diese relativ hohen Löhne, beispielsweise in China, sind das Resultat, wie es gesagt wurde, von starken Arbeitskämpfen. Matthias en a nommé quelques-uns. Ouais. Matthias. Et au sud des États-Unis, notamment, il n'y a quasi pas d'organisation ouvrière, il n'y a presque pas d'activité syndicale. Im Süden der Vereinigten Staaten gibt es eigentlich keine gewerkschaftliche Aktivität, gibt es eigentlich keine Arbeiterinnenorganisation. Und avec ça, je peux en tirer deux conclusions un peu de ça. Daraus ziehe ich zwei Schlussfolgerungen. Premièrement, évidemment, la lutte paye. La lutte, ouais. Kämpfen lohnt. Et deuxièmement, il faut dans ces luttes, il faut une perspective révolutionnaire. In diesen Kämpfen braucht es zweitens eine revolutionäre Perspektive. On connaît les contraintes de l'impérialisme. Wir kennen die Zwänge des Imperialismus. Et il faut briser ces contraintes, il faut briser avec le système. Wir müssen mit diesen Zwängen brechen, wir müssen mit diesem System brechen. Ouais, et dans ça c'était la première partie, et après on va parler encore d'un autre aspect de la globalisation, justement, de la question, est-ce que l'État-nation, il existe encore dans la, est-ce qu'il est encore important dans la globalisation? Das war der erste Teil, und der zweite Teil wird nicht minder spannend. Wir werden die Frage behandeln, ob es den Nationalstaat noch gibt. Also wir werden auf diese Globalisierung zu sprechen kommen. Ouais, donc j'ai pris la décision de parler dans la deuxième partie de quel rôle joue l'État dans cette domination indirecte de laquelle j'ai déjà parlé. Im zweiten Teil werde ich davon sprechen, welche Rolle der Staat in dieser indirekten Domination spielt. Et nous avons déjà avant, on a parlé de la tendance vers l'expansion du capitalisme. Schon vorher haben wir von dieser Tendenz der Ausbreitung des Kapitalismus gesprochen. Nous avons vu que le capitalisme est d'abord national et tend après vers les marchés globaux. Wir haben gesehen, dass der Kapitalismus zuerst national ist und sich dann zu den weltweiten Märkten sich ausbreitet. Et avant on a parlé de la deuxième partie de cette phrase et maintenant on va plutôt parler de la première partie de cette phrase. Vorher haben wir vom ersten Teil dieses Satzes gesprochen und jetzt sprechen wir eher vom ersten Teil dieses Satzes. Donc d'abord national veut dire que le capital a dans un premier temps un ancrage national. Zuerst national, das will heißen, dass der Kapitalismus zuerst eine nationale Verankerung hat. Donc tout capital dépend en large mesure des structures de l'État-nation. Das ganze Kapital hängt zu großem Maße von der nationalen Struktur des Landes ab. Konkret, je parle de différentes législations sur le droit des sociétés ou droit des affaires. Konkret spreche ich von den verschiedenen Gesetzgebungen zu Firmen oder Handelsrecht. Ou la taxation ou les tarifs douaniers. Oder Handelszölle, die verschiedenen Steuern. Banque nationale, taux d'intérêt. Zentralbanken. Zinsen, ja. Et comme on l'a vu dans la première partie, le capital a constamment besoin de s'étendre. Wie gesehen, im ersten Teil hat das Kapital muss sich ständig ausweiten, Le capitalisme a constamment besoin de nouveaux marchés et de nouvelles possibilités d'investissement. Der Kapitalismus braucht konstant neue Märkte und neue Möglichkeiten zu investieren. C'est justement pour cette expansion que le capital se base sur l'État-nation. Für diese Ausbreitung basiert sich der Kapitalismus auf den Nationalstaat. Encore une fois, quelques exemples concrets. Ça signifie des accords commerciaux. Das will heißen zum Beispiel Handelsverträge, Handelsabkommen. Législation internationale, Banque nationale, taux de change. Internationale Verträge, Nationalbanken, aber auch Wechselkurse. Mm. Ou en cas de besoin aussi l'armée. Und wenn nötig auch die Armee. Et en conclusion, l'expansion économique du capital nécessite donc l'expansion politique à travers l'État-nation. Zusammenfassend, die ökonomische Ausbreitung des Kapitalismus braucht also die politische Ausbreitung. Cela ne veut pas forcément dire l'établissement de colonies, mais plutôt de zones d'influence dans le sens large. Das heißt eigentlich Einflusszonen grob gesagt und nicht die Etablierung von Kolonien. La Suisse qui a récemment signé un accord de libre-échange avec les Philippines. Die Schweiz, die kürzlich ein Freihandelsabkommen mit den Philippinen abgeschlossen hat. Ou la France qui vend des armes au gouvernement du Sénégal. Frankreich, das Waffen an die senegalesische Regierung verkauft. Et dans le capitalisme, les gouvernements et parlements sont organiquement liés à leur bourgeoisie nationale. Im Kapitalismus sind die Regierungen und die Parlamente organisch mit der nationalen Bourgeoisie verbunden. Car avec le grand pouvoir des monopoles, il est évident qu'un grand pouvoir politique vient avec. Mit der großen Macht der Monopole wirtschaftlich ist es offensichtlich, dass eine große politische Macht mit einhergeht. Récemment, 30 CEOs sont partis avec Trump en Arabie Saoudite. Kürzlich sind 30 CEOs mit Trump nach Saudi-Arabien gereist. Et Pietro Spolo, un des plus grands capitalistes suisses, a été accompagné il y a quelques semaines par la conseillère fédérale Leuthard pour un voyage d'affaires en Inde. Und Pietro Spolo, einer der größten Kapitalisten der Schweiz, wurde kürzlich oder neulich von der Bundesrätin Leuthard auch für eine Geschäftsreise nach Indien begleitet. Mais c'est aussi réciproque, car la reconnaissance et la crédibilité de Leuthard augmente également avec de tels amis. Aber es ist natürlich eine Wechselwirkung, weil der Ruf irgendwie von Leuthard, der steigert sich natürlich auch mit so einem Geschäftsmann an ihrer Seite. Et à cela s'ajoute ce que Lénine appelle l'union personnelle entre les banques, l'industrie et les gouvernements. Lénine spricht hier von der Personalunion zwischen Banken, Industrie und Regierungen. Les exemples sont innombrables. Die Beispiele sind unzählbar. L'ancien président de la Commission de l'Union européenne, Barroso, travaille aujourd'hui pour Goldman Sachs. Der ehemalige Präsident der EU-Kommission Barroso arbeitet heute für Goldman Sachs. Le conseiller national Schneider-Ammann était pendant des années le vice-président de l'association patronale suisse, Économie Suisse. Bundesrat Schneider-Ammann war während Jahren Präsident der Vizepräsident von Économie Suisse, der Unternehmensvereinigung. Et là, on n'a pas encore parlé de lobbyisme ou de corruption directe. Und hier spreche ich noch nicht mal von Lobbyismus und von der direkten Korruption. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas de défaillance ou d'anomalie. Was ich sagen will, ist, dass hier nicht irgendetwas schief geht und dass es sich nicht um eine Anomalie handelt. La concentration du pouvoir économique et du pouvoir politique dans les mêmes mains est un trait caractéristique du système capitaliste et de l'État bourgeois. Die Konzentration der politischen und der ökonomischen Macht ist ein wesentliches Merkmal des Kapitalismus und des Nationalstaats. De la même manière, le capitalisme et l'État-nation sont inséparablement liés l'un à l'autre. Die gleiche Weise kann man sagen, dass der Kapitalismus und der Staat gegenseitig aneinander gebunden sind. Souvent, on entend dire que la globalisation fait disparaître l'État-nation. On entend häufig, dass die Globalisierung den Nationalstaat verschwinden lassen würde. J'en ai déjà parlé avant que tout capital nécessite un ancrage national. Ich habe schon vorhin davon gesprochen, dass jedes Kapital eine nationale Verankerung braucht. Que toute bourgeoisie nationale a besoin de représentants politiques au niveau national. Dass jede Bourgeoisie seine oder ihre politische Repräsentation auf nationaler Ebene benötigt. Donc, regardons un peu la relation entre l'État et le capital dans l'ère de l'impérialisme globalisé. Schauen wir uns also den Zusammenhang zwischen Kapitalismus und Staat in der Ära des globalisierten Imperialismus an. Et on peut séparer la période depuis la Deuxième Guerre mondiale en deux étapes. Wir können die Periode seit dem Zweiten Weltkrieg in zwei Etappen unterteilen. Un temps avant et un temps après les crises économiques des années 70. Es gibt eine Zeit vor den Krisen der 70er und eine Zeit nach den Krisen der 70er. La période entre la Deuxième Guerre mondiale et la crise économique mondiale de 73, on l'appelle les 30 années glorieuses du capitalisme. Die Phase zwischen dem Zweiten Weltkrieg und der Wirtschaftskrise von 1973 nennen wir diese Jahre nennen wir die 30 gloriosen, die 30 goldenen Jahre. Mhm. Et on assistait à des taux de croissance incroyables dans les pays capitalistes. Während dieser Phase gab es unglaubliche Wachstumsraten in den kapitalistischen Ländern. Mais, et c'est important, les interventions étatiques étaient massives. Aber, und das ist wichtig, die staatlichen Interventionen waren massiv. Les États contrôlaient le commerce et contrôlaient les monnaies. Die Staaten kontrollierten nicht nur den Handel, sondern auch die Währung. Plus précisément, les gouvernements dictaient les échanges marchands par des contrôles de taux de change. Die Regierungen diktierten die Warenflüsse durch eine Kontrolle der Wechselkurse. De plus, les secteurs publics extensif et ben, des grands secteurs publics appuyaient la croissance capitaliste. Dazu kommen extensive große öffentliche Sektoren, die den Kapitalismus weiter fördern. En particulier, l'État-providence et les armées avaient des très bons effets sur la croissance capitaliste. Der Wohlfahrtsstaat und die Armee hatten einen sehr guten Einfluss auf die kapitalistische Entwicklung. Les 30 années glorieuses ont pris fin avec les chocs pétroliers des années 70. Die 30 gloriösen Jahre wurden mit dem Schock pétrolier, mit dem Ölschock von 1973 beendet. On assistait à une crise profonde du capitalisme qui causait des graves ralentissements de croissance. Es war eine heftige Krise des Kapitalismus, mit der hereingehend heftige Wachstumseinbußen oder eine Verlangsamung des Wachstums hereingehend. Et c'était cette crise qui forçait la classe capitaliste internationale à prendre des mesures. Diese Krise zwang die internationale Bourgeoisie, Maßnahmen zu treffen. Des mesures pour rétablir les conditions de profit. Maßnahmen, um die Profitbedingungen wieder zu garantieren, zu etablieren. Ces paquets de mesures, on l'appelle la politique néolibérale. Dieses Paket an Maßnahmen nennt man den Neoliberalismus. Le néolibéralisme, c'est une politique capitaliste particulièrement hostile envers les classes laborieuses. Der Neoliberalismus ist eine kapitalistische Politik, die besonders krass gegen die arbeitende Klasse operiert. Mais aussi dans le néolibéralisme, l'État continue à jouer un rôle important. Aber auch im Neoliberalismus spielt der Nationalstaat weiterhin eine wichtige Rolle. Un grand aspect du néolibéralisme sont les privatisations. Ein großer Aspekt sind die Privatisationen. Lors d'une privatisation, l'État vend un bien public à un capitaliste. Bei einer Privatisation verkauft der Staat ein öffentliches Gut den Kapitalisten. Et l'État agit donc d'une manière spécialement évidente en tant qu'agent du capital. Der Staat agiert also speziell offensichtlich als Agent der Kapitalisten. Une autre partie importante sont les dérégulations. Ein weiterer wichtiger Teil sind die Deregulierungen. Ces dérégulations ont mené, par exemple, dans le domaine de la finance, à des extensions massives du capital financier. Im Finanzbereich haben diese Deregulationen zu einem massiven Aufschwung des Finanzsektors geführt. Les absurdités des banques et des assurances avant et après la crise financière de 2008 sont une conséquence de cette dérégulation mondiale. Die Absurditäten der Banken und der Versicherungen nach der Krise sind Ausdruck dieser Deregulation, sind Ergebnisse, Resultate dieser Deregulierung. Mais le point que j'aimerais bien faire, c'est un autre. Aber der Punkt, den ich machen will, das ist ein anderer. La dérégulation se base entièrement sur l'appareil législatif de l'État bourgeois. Die Deregulierung basieren sich ausschließlich auf dem gesetzgebenden Apparat des Nationalstaats. Mais finalement, le meilleur mécanisme pour démontrer le lien entre l'impérialisme et l'État reste probablement la servitude pour dette. Der beste Mechanismus ist, um diese Verbindung zwischen Imperialismus und Nationalstaat zu zeigen, ist die Schuldenknechtschaft. Déjà dans la première partie, j'ai dit que les exportations de capitaux ne sont pas seulement des investissements directs à l'étranger, mais justement également ces investissements de portefeuille. Schon im ersten Teil habe ich gesagt, dass diese Kapitalexporte nicht nur direkte Investitionen im Ausland sind, sondern eben auch Portfolioinvestitionen. Il s'agit ici d'investissements en rapport avec les dettes étatiques. Es sind also Investitionen im Verhältnis mit den Staatsschulden. Ces dettes servaient en premier lieu à financer des importations des marchandises des pays impérialistes. Diese Schulden dienten dazu, die Importe von den industrialisierten Ländern zu finanzieren. On prête donc de l'argent à des États à condition qu'ils achètent des biens de ce pays. Man leiht also den Ländern Geld mit der Bedingung, dass sie dann auch Waren aus den industrialisierten Ländern zurückkaufen. Puis, évidemment, on ajoute un joli taux d'intérêt sur l'emprunt. Und natürlich fixt man noch einen schönen Zins auf diese Kredite drauf. Finalement, il faut des nouvelles dettes pour payer ces taux d'intérêt. Schlussendlich braucht es dann also eine neue Schuldaufnahme, einen neuen Kredit, um diese Zinsen abbezahlen zu können. Et ce mécanisme-là, Lénine l'appelait écorcher le même bœuf deux fois. Diesen Mechanismus nannte Lénine die Kuh zweimal erwürgen. Schlachten. Entschuldigung. L'apogée était dans les années 90. Der Höhepunkt war in den 90ern. En 1999, 128 millions dollars ont été versés des pays les plus pauvres aux pays développés pour des remboursements de dettes. 1999 wurden täglich 128 Millionen Dollar von den verschuldeten Ländern zu den Industriestaaten transferiert, um die Schulden abbezahlen zu können. Le fardeau de la dette oblige les pays à dépenser beaucoup plus pour le remboursement de la dette que pour les dépenses sociales. C'est quoi le fardeau? Schuldenlast. Ah, die Schuldenlast zwingt die Staaten viel mehr dafür auszugeben, die Schulden zurückbezahlen zu können, als dass man das Geld in diesen Ländern für Sozialleistungen ausgeben kann, als dass sie an Sozialleistungen ausgeben. Sur ce tableau-là, à gauche les dépenses sociales, à droite les remboursements de dettes. Links die sozialen Leistungen in diesen Ländern und rechts die Schuldrückzahlungen. Ensuite, le fardeau de la dette des pays entiers sont sous contrôle des prêteurs. Die Schuldenlast ist also ganz voll und ganz unter Kontrolle der Kreditgeber, Länder. Ben, il s'agit de privatisation au tiers monde, donc surtout des privatisations des ressources naturelles. Es geht um Privatisierungen in Drittweltländern, also vor allem Privatisierungen von natürlichen Ressourcen. Très concrètement, les pays endettés vendent des droits d'exploitation pour les mines d'or ou d'autres richesses naturelles. Ganz konkret verkaufen verschuldete Länder die Rechte, zum Beispiel Goldminen ausbeuten zu können. Et au final, les pays sont donc privés d'exploiter leurs propres ressources. Also können diese Länder schlussendlich ihre eigenen Ressourcen nicht selbst ausbeuten. Et le lien entre les privatisations de terres, par exemple, et l'exode rural et la surpopulation relative sur le marché du travail est juste terriblement évident. Der Zusammenhang zwischen Privatisierungen, Landflucht und eben relativer Überbevölkerung ist augenscheinlich. Ce faisant, un groupe social joue un rôle important. Eine soziale Gruppe spielt eine entscheidende Rolle. Notamment la bourgeoisie nationale des pays dominés. Und zwar ist das die nationale Bourgeoisie der dominierten Länder. D'un côté, ces bourgeoisies nationales profitent énormément de l'impérialisme. Auf der einen Seite profitieren diese nationalen Bourgeoisien extrem vom Imperialismus. Ce sont des agents de l'impérialisme. Das sind Agenten des Imperialismus. C'est précisément eux qui exercent les privatisations de terres et des richesses. Sind genau sie, die die Privatisierung von Land und von Reichtum ausführen. Mm. Mm. Ouais, c'est justement eux qui endettent les pays et qui coupent dans les dépenses sociales. Sind genau sie, die Länder verschulden und dann in den Sozialleistungen Kürzungen vornehmen. C'est eux qui adoptent des accords de libre-échange. Sind sie, die Freihandelsabkommen unterzeichnen und ja. En plus, ils exercent un pouvoir idéologique fort. Und sie üben eine starke ideologische Macht aus. En Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. In Westafrika, also in Burkina Faso, Sénégal, Elfenbeinküste. Ils prônent des élections et de la démocratie. Zelebrieren sie irgendwie Werte der Demokratie und der Demokratie, freien Wahlen. Mais se filent réciproquement des postes au gouvernement suite aux chutes des anciens régimes. Aber irgendwie schaffen sich dann gegenseitig Posten für die Regierungen zu, wenn dann eine Regierung stürzt. Et ils entretiennent par exemple des liens étroits à la fois avec l'Église et les pouvoirs traditionnels féodaux. Und sie halten immer noch enge Verbindungen mit der Kirche, aber auch mit Feudalherren. Les bourgeoisies nationales ont des immenses privilèges au sein des tiers-mondes. Die nationalen Bourgeoisien haben extreme Privilegien innerhalb der Drittweltländer. Et pour ces privilèges, elles sont complètement dépendantes des impérialistes. Und um diese Privilegien haben zu können, sind sie komplett von den imperialistischen Mächten abhängig. Encore une fois, les bourgeoisies nationales sont les leviers de l'impérialisme. Die nationalen Bourgeoisien sind so wie der Hebel der imperialistischen Bourgeoisie. Comme j'ai essayé de démontrer, cette domination et exploitation des anciennes colonies se fait donc par la voie légale et contractuelle de l'État et de ses acteurs. Die Dominierung und Ausbeutung der ehemaligen Kolonien findet also über den legalen Weg, über den vertraglich geregelten Weg statt. Pourtant, la force brute continue à jouer un rôle important. Aber die brutale, nackte Kraft, Gewalt spielt weiterhin eine entscheidende Rolle. Les interventions militaires sont un garant pour la voie légale. Die militärischen Interventionen garantieren diesen legalen Weg. Lorsque un peuple opprimé s'oppose aux lois ou au cadre légal de l'impérialisme, la force brute de l'armée rétablit l'ordre. Wenn ein unterdrücktes Volk sich wehrt gegen diesen Imperialismus, dann stellt die militärische Kraft die Ordnung wieder her. L'exemple le plus connu est celui du Chili en 73. Das bekannteste Beispiel ist jenes von Chile 1973. L'impérialisme américain, son service secret et la bourgeoisie nationale ont utilisé la force militaire pour faire chuter le gouvernement progressiste de Allende. Die imperialistischen Vereinigten Staaten, die nationale Bourgeoisie sowie der Geheimdienst haben sich vereint, um die progressiven Kräfte rund um Allende zu stürzen. Mais les bourgeoisies nationales ne sont pas mécaniquement contrôlées par l'impérialisme. Aber die nationalen Bourgeoisien sind nicht mechanisch kontrolliert von den imperialistischen Mächten. Il se peut qu'elles s'autonomisent et défendent des intérêts qui vont à l'encontre des impérialistes. Es kann sein, dass sie sich verselbstständigen und Interessen vertreten, die jenen der imperialistischen Mächten gegenübertreten, also gegen diese Interessen sind. Un bon exemple est le cas de l'Irak de Saddam Hussein. Ein gutes Beispiel dafür ist jenes vom Irak Saddam Hussein. Dans un tel cas, le militaire intervient en faveur des impérialistes. In diesem Fall également interveniert das Militär für die imperialistische Macht. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a également eu des interventions au nom de la démocratie ou de l'aide humanitaire. Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es auch Interventionen im Namen der Demokratie oder im Namen der Humanität. Ce faisant, les puissances impérialistes utilisaient les organisations internationales comme l'ONU et l'OTAN pour intervenir militairement dans le sens des impérialistes. Die imperialistischen Mächte haben sich dabei den internationalen Organisationen wie der UNO bedient, um diese Interventionen machen zu können. Au Congo, le nouveau président marxiste Lumumba n'a même pas fait un mois avant d'être balayé par l'ONU. Der neue marxistische Präsident Lumumba im Kongo hat nicht mal einen Monat gedauert, bis er von der UNO gestürzt wurde. Ou plus récemment la Syrie, où la compétition impérialiste est accompagnée d'une concurrence d'hypocrisie. Die imperialistische Konkurrenz in Syrien als aktuelles Beispiel ist begleitet von einer imperialistischen Heuchelei. Intervention pour la paix ou pour la démocratie. Wir intervenieren da für den Frieden oder für die Demokratie. Non, c'est le système capitaliste à son stade impérialiste. Nein, das ist der Kapitalismus an seinem imperialistischen Stadium. Et la force armée de l'État intervient comme garant de l'impérialisme. Und die militärische Gewalt der Staaten interveniert als Garant der Imperialisten. L'indépendance des anciennes colonies n'est pas plus que formelle. Die Unabhängigkeit der alten Kolonien ist nicht mehr als formell, ist nur eine formelle Unabhängigkeit. La domination militaire et administrative de l'époque coloniale a été remplacée par une domination par les mécanismes du marché mondial garantis par les États. Die militärische und administrative Dominanz der ehemaligen Kolonialmächte wurde ersetzt durch die Macht der Weltmärkte, welche garantiert werden durch den Staat. Et Kwame Nkrumah, le premier président du Ghana indépendant, a écrit un livre avec le titre « Le néocolonialisme, stade suprême de l'impérialisme ». Kwame Nkrumah hat ein Buch geschrieben, dessen Titel leider nicht hier steht. Neoliberalismus als höchstes Stadium des Imperialismus, als höheres Stadium. Neokolonialismus, höchstes Stadium des Imperialismus. Il définit le néocolonialisme comme domination économique sans responsabilité. Er definiert den Neokolonialismus als als wirtschaftliche Dominanz ohne Verantwortung. Et Amilcar Cabral, un combattant marxiste pour l'indépendance au Guinée-Bissau. Und Amilcar Cabral, ein marxistischer Unabhängigkeitskämpfer. Était encore plus explicite, il disait que le néocolonialisme et rien que l'impérialisme rationalisé. War noch konkreter und sagte, dass der Neokolonialismus nichts weiteres als der rationalisierte Imperialismus sei. Je pense qu'un impérialisme rationalisé est une très bonne formulation. Rationalisierter Imperialismus ist, so denke ich, eine sehr gute Formulierung. Pourquoi passer par les immenses dépenses du militaire et de l'administration coloniale si on peut obtenir les mêmes gains par la voie légale? Wieso soll man die immensen militärischen und administrativen Kosten auf sich nehmen, wenn man auch einfach über den legalen Weg ans Ziel kommt? Mais voie légale, ça veut rien dire en fait, parce que le colonialisme, il était légal aussi. Aber legaler Weg, das will nichts heißen, weil auch der Kolonialismus war legal. Le droit et la loi reflètent les rapports de force. Das Recht und das Gesetz reflektieren das Kräfteverhältnis. Donc, si on connaît le rapport de force, on sait que l'impérialisme moderne, c'est de la domination. Wenn man das aktuelle Kräfteverhältnis kennt, dann weiß man, dass der Imperialismus das moderne Kräfteverhältnis darstellt. L'impérialisme moderne, c'est l'impérialisme globalisé. Der moderne Imperialismus ist der globalisierte Imperialismus. C'est le pillage et l'exploitation des richesses et des travailleurs des anciennes colonies. Die Plünderung und die Ausbeutung der, der Arbeitskräfte und der Ressourcen der ehemaligen Kolonien. C'est à la fois l'exploitation des conditions de vie horribles et le renforcement continu de justement ces conditions. Es ist auf der einen Seite die Ausbeutung der, der bereits horriblen, der bereits elenden Arbeitsverhältnisse, Arbeitsbedingungen und die weitere und das ständige Verstärken genau dieser Bedingungen. Reprenons l'exemple des dettes. Les dettes sont en lien direct avec les économies sous-développées du tiers-monde. Die Schulden sind in direktem Zusammenhang mit den unterentwickelten Ökonomien. La majorité des pays peu développés dépendent de 1 à 3 biens d'exportation, souvent des matières premières. Die Mehrheit der unterentwickelten Länder hängen komplett von dem Export von 1 bis 3 natürlichen Ressourcen ab, meistens natürliche Ressourcen. Leurs monnaies nationales sont très vulnérables et faibles. Ihre Nationalwährungen sind sehr schwach und sehr anfällig. Mais leurs dettes sont en dollars ou en euros. Aber ihre Schulden sind nicht in der Nationalwährung, sondern in Dollar oder in Euro. Ces États nécessitent donc des recettes en monnaie forte. Diese Staaten brauchen also Einnahmen in einer starken Währung. In Form einer starken Währung. Et les monnaies fortes se trouvent sur le marché mondial. Und wo befinden sich die starken Währungen? Auf dem internationalen Markt. Les États endettés doivent donc continuer à concentrer leurs économies sur les biens d'exportation. Die verschuldeten Länder müssen sich also weiter auf ihre Exportgüter konzentrieren, auf den Weltmarkt diese Absicht. Les économies des pays du tiers-monde resteront donc limitées à certaines matières premières. Die Wirtschaften der Drittweltländer werden also limitiert bleiben an ein paar Exportgüter. Justement, l'impérialisme, c'est un système de sous-développement systématique. Der Imperialismus ist ein System von systematischer Unterentwicklung. Ceci évoque encore une fois le rôle de la bourgeoisie nationale. Das zeigt noch einmal die Rolle der nationalen Bourgeoisie. C'est une couche parasitaire qui repose sur l'impérialisme. Das ist eine parasitäre Schicht, die sich auf dem Imperialismus stützt. Mais c'est également une couche paralysée, incapable d'agir. Aber auch eine gelähmte Schicht, die nicht in der Lage ist zu agieren. C'est exactement ça la théorie de la révolution permanente. Das ist die Theorie der permanenten Revolution. Les bourgeoisies nationales des pays dominés sont incapables de libérer leur peuple du joug de l'impérialisme. Die nationalen Bourgeoisien sind nicht in der Lage, ihre Völker vom Joch des Imperialismus zu befreien. Les merveilleuses luttes de l'indépendance, de la décolonisation ont amené à des grandes avancées au niveau des droits démocratiques. Die Unabhängigkeitskämpfe, die wunderbaren Unabhängigkeitskämpfe, haben zu großen demokratischen Errungenschaften geführt. L'indépendance formelle était des mouvements importants. L'indépendance formelle était des moments d'autodétermination importantes. Die formelle Unabhängigkeiten waren wichtige Momente der selbst wie sagt man der Ces conquêtes étaient le fruit des grands mouvements des peuples opprimés. Diese Kämpfe waren die Früchte von Kämpfen von unterdrückten Völkern. Après l'indépendance, les bourgeoisies nationales parasitaires se sont mises à la tête des nouveaux États. Nach diesen Unabhängigkeitskämpfen haben sich die parasitären Bourgeoisien an die Spitze dieser neuen Staaten gesetzt. Aujourd'hui, les économies et les appareils étatiques des pays du tiers-monde sont dans un état catastrophique. Die Wirtschaften und die Staatsapparate dieser Länder sind in einem katastrophalen Zustand. Avant tout, avant tout, l'histoire de la mondialisation et de la décolonisation prouve l'exactitude de la théorie de la révolution permanente. Die permanente Revolution zeigt allen voran die Richtigkeit der Die Mondialisierung, die Globalisierung und die Dekolonialisierung zeigt vor allem die Richtigkeit der Theorie der permanenten Revolution. Encore une fois, les bourgeoisies nationales des pays dominés sont incapables de libérer leur peuple de l'impérialisme. Die nationalen Bourgeoisien der der dominierten Länder sind nicht in der Lage, ihre unterdrückten Bevölkerung zu befreien. Le capitalisme est un système de domination qui doit être combattu férocement. Der Kapitalismus ist ein System der Domination, das stark bekämpft werden muss, das Et comme on a vu, le capitalisme est toujours impérialiste et national. Wie wir gesehen haben, ist der Kapitalismus immer imperialistisch und national gleichzeitig. On lutte contre le capitalisme en combattant à la fois l'impérialisme et la bourgeoisie nationale. Wir kämpfen gegen den Kapitalismus, indem wir gleichzeitig den Imperialismus wie auch die nationale Bourgeoisie bekämpfen. Partout. Überall. Et voici le vrai internationalisme révolutionnaire. Das ist der wahre révolutionnaire internationalismus. Et je pense que c'est aussi la seule alternative au stade impérialiste du capitalisme. Das ist auch die einzige Alternative am imperialistischen Stadium des Kapitalismus. Zum imperialistischen Stadium des Kapitalismus. Ouais, et moi je me réjouirais si on avait maintenant encore une discussion, pas seulement sur le rôle de l'État, mais également sur la question comment combattre l'impérialisme, quel est le rôle de nous ou comment combattre, ouais, simplement ja, comment combattre. Ja, und ich hätte jetzt gerne, wenn wir nicht nur eine Diskussion über die Rolle des Staates, sondern auch eine Diskussion darüber führen, wie wir den Imperialismus bekämpfen können, wie wir da vorgehen können. Merci pour cette excellente présentation. Alors, c'est le même mode comme avant pour la discussion et les questions. C'est tout, Sylvain. Je voulais encore das Militär und die militärische Vormachtstellung eigentlich genutzt wird vom Imperium, um die Vormachtstellung zu behalten. Vielleicht wissen schon einige, also im Iran, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr, wurde Mossadegh demokratisch gewählt und er hat dann die nationalen Ölquellen, die damals noch jetzt in die DP gehörten, eigentlich von den Profiten aus dem Ölverkauf eigentlich mehr an die Bevölkerung zurückzugeben. Und man würde natürlich jetzt so denken, auch vor allem was man in den Medien liest, dass halt die USA so etwas befürworten werden. Ein demokratisch gewählter Präsident steht für die Trennung von Staat und Kirche eigentlich ein. Denen das natürlich gar nicht gepasst, weil sie natürlich auch Kunden von den Engländern waren, denen das gehörte eigentlich. Haben dann mit der CIA Mossadegh geputscht und über längere Zeit, also man sieht ja jetzt, was im Iran los ist, also dass einfach sehr religiöse auch Gruppen dort sehr stark sind. Und in den Medien hat man das halt wirklich als so. Oh ja, Bursch. Ja, was soll ich sagen? Ja, l'Iran, en Iran, il s'appelait comment Mossadegh, il a nationalisé le secteur pétrolier et avec ça il a genre comme réparti les profits du pétrole à travers la population, toute la population. Mais on voit maintenant Und in den Medien hat man das ja natürlich nicht so mitbekommen. On n'a pas trop appris ça dans les médias. Es wurde natürlich nicht gesagt, dass es wegen den Ölquellen dort einen neuen Putsch gab oder so. Also das war ja erst spät bekannt, dass die CIA dort Mossadegh eigentlich geputscht hat. On a appris seulement plus tard que c'était la CIA qui a fait chuter Mossadegh du pouvoir à cause du pétrole. Und ich denke, dass wir einfach sehr darauf achten müssen, dass eben durch Desinformationskampagnen halt von den Leitmedien, die halt einfach zu großen Gruppen gehören, wie Kamedia oder so, dass wir dagegen auch ankämpfen mit halt in Informationskampagnen und Ah, il est important que nous combattons aussi ces flux d'informations ou bien que nous fassions nos propres campagnes d'information si on voit que ces agences d'information sont aussi possédées par des grands capitalistes comme Tamedia ou Rignier. Merci. Kurzen Redebeitrag, ich wollte eigentlich fragen, ob wir die Pause jetzt machen, wenn die Diskussion schon gestartet ist. Eigentlich gibt es keine Pause mehr. Okay. Ich würde für den Kurs mehr auf die Pause. Okay, ja, es geht noch etwa 45 Minuten. In dem Fall wollte ich auf der Suche antworten, du hast gesagt, eigentlich die Nachkriegszeit kann man in zwei Phasen unterteilen. Irgendwie so goldenes Zeitalter bis zur Ölkrise und dann Neoliberalismus. Möchte ich hier widersprechen, weil der Neoliberalismus, also die neoliberale Wende, soweit ich weiß, eigentlich erst ab den 80ern kommt und die 70er Jahre noch sehr geprägt waren von noch keynesianistischen und anderen solchen Projekten und Formen von Alors, Sylvain veut contredire Dersou par rapport à cette catégorisation de l'histoire après la Deuxième Guerre mondiale en deux étapes. Sylvain dit que dans les années 70, il y avait encore des grands projets keynesianistes et d'autres projets dans ce style renforçaient genre la demande et que du coup, c'était pas tout de suite le néolibéralisme qui s'est instauré comme régime politique. Es ist auch wichtig, irgendwie die Logik der Entstehung des Neoliberalismus zu verstehen als Folge von sehr hitzigen, aber besiegten Klassenkämpfen der 70er Jahre weltweit. Il est important de comprendre l'arrivée du néolibéralisme comme résultat de luttes de classe très intenses et très chaudes dans les années 70. Und die Zerschlagung des Wohlfahrtsstaates auch als irgendwie versuchte Kapitalisten ihre Profite wiederherzustellen und weniger an den Staat den Staatsapparat stecken zu müssen. Et en cassant l'état de providence, les capitalistes, ils ont essayé de choper des nouvelles manières pour faire des profits et d'être moins dépendant de l'appareil état. Je veux dazu den Artikel, die Artikelreihe Jenseits von Hayek und Keynes von den österreichischen Genossen empfehlen. Il y a des articles des camarades autrichiens qui sont intitulés Jenseits. Je sais pas s'ils existent en français. Oui, Jenseits von Hayek. Je veux le faire Jenseits von Hayek. Faut traduire. Auch wenn es noch ein bisschen. Okay, jetzt Vita. Ja, also ich würde gerne eine Frage in die Runde werfen zu unserer politischen Strategie. Elle aimerait bien lancer jeter une question dans le cercle par rapport à notre stratégie politique. Und zwar die Frage des Umgangs mit zwei ökonomischen Fehlanalysen des Kapitalismus. Comment traiter deux mauvaises analyses du capitalisme? Ja, und die eine dieser Analysen wäre eine liberale Analyse, glaube ich, die auch im bereits genannten sogenannten Jungpreisin gebräuchlich ist. Und zwar eine Analyse des Goodwill auf eine Art und Weise der Kapitalistinnen. Also im Sinne von, wenn diese in faire Produktion investieren und ihren Verkauf nach moralischen Grundsätzen orientieren und so weiter und eben diese Analyse nach der individuellen Verbesserung von Unternehmerinnen und wenn der Goodwill vorhanden wäre der Unternehmen und diesen müsste man durch Überzeugung erreichen, dann wäre der Kapitalismus in seiner Logik gerechtfertigt und moralisch vertretbar. Alors il y a des libéraux qui argumentent que tout dépend un peu de la... Enfin, les problèmes pourraient être résolus avec une bonne volonté, s'il y avait la bonne volonté de capitalistes d'investir dans... de faire des investissements qui sont genre, bien, et comment... Et sa question c'est en fait... Ça c'est la première fausse compréhension du capitalisme. Et là il y a encore une deuxième, je crois. Genau, und die zweite wäre dann eine... andere Analyse, von wem die genau kommt, kann ich jetzt, also habe ich auch schon gehört, und zwar deklariert diese die Kapitalisten als moralisch böse, also quasi, dass sie nicht durch eine kapitalistische Logik zu gewissen Investitionen und Ausdehnungen in dem Sinne gezwungen werden, sondern dass sie einfach keine Moral haben und deswegen immer böse sein werden. Une deuxième manière d'argumenter qui est de dire qu'il n'y a pas de contrainte capitaliste, mais que les capitalistes ont juste une mauvaise volonté, sont un peu méchants, mais c'est pas systémique, c'est pas structurel. Alors, en quoi ces deux analyses sont en contradiction avec l'analyse marxiste et comment nous est-ce qu'on peut défendre l'analyse marxiste contre ces deux? Also auf die erste Analyse jetzt bezogen, fallen mir zwei Antworten auf. Die erste weiß ich nicht, ob die ganz befriedigend ist, so wie ich sie jetzt stelle, aber wenn wir von Goodwill von Unternehmen sprechen, dann sprechen wir auch Sachen an wie Survey, wie was auch wie biologische Anbauungsmethoden und so weiter und so fort. Und Ouais, alors, concernant la première analyse, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. De réponse, pensons au goodwill, je pense au fair trade et à des trucs comme ça. Et voilà. Und für diese Sachen gibt es sicherlich auch einen Absatzmarkt, aber der Konkurrenzdruck ist über, also quasi diesem Goodwill übergestellt. Das heißt, egal, und das bezieht sich vielleicht auch ein bisschen auf die zweite Analyse, egal wie viel Goodwill vorhanden ist, es wird immer einen Preisdruck geben und man wird sich immer unterbieten müssen. Und irgendwann kommt halt diese Grenze, wo Goodwill nicht mehr Goodwill sein kann, weil sonst die Preise nicht weiter sinken können. Das heißt, in der marxistischen Logik nach ist der Preis ja bestimmt durch die Reproduktionskosten der Arbeiter und das ist die unterste Grenze. Und soweit wird die Konkurrenz die Preise immer drücken. Il y a un marché d'absorption pour ces produits, par exemple Fairtrade, mais le problème c'est qu'il y a cette pression des prix vers le bas par la concurrence capitaliste. Et comme nous le savons, le prix d'une marchandise est déterminé par les coûts de production de cette marchandise, et c'est ça un peu la limite en bas vers laquelle les prix tendent dans la concurrence. Und das zweite ist, dass Fairtrade an sich ja halt auch nicht eine heile Welt schafft, weil wenn man gerade Entwicklungsländern und westliche Länder gegenüberstellt, dann hat man im Westen halt trotzdem eine höhere Kaufkraft. Fairtrade ne va pas nous apporter un joli monde parce que si on regarde à l'ouest, on a une force d'achat plus élevée. Was es immer noch für lokale Produzenten attraktiver macht, zu exportieren, anstatt im Inland zu verkaufen. Und dort die Preise halt dadurch auch steigen. Und für die lokale Bevölkerung, die halt immer noch in Abhängigkeit sind von den Preisen, zu denen sie produzieren, die Güter, die im eigenen Land produziert werden, nicht mehr erschwinglich machen. Du coup, les exportateurs ont intérêt à exporter dans les pays où il y a une force d'achat plus élevée et puis les consommateurs locaux n'ont pas la possibilité d'acheter ce qui est local. C'est ça un peu la limite de la production globale, j'imagine, que tu veux dire. Ouais, que les marchandises sont exportées vers là où il y a la plus grande force d'achat. Ouais. Mathias, Emile. Ich habe noch eine kurze Ergänzung. Ich glaube, die Antwort war sehr gut. Aber vielleicht jetzt gerade auf die Frage, wie das Herr Silberschmidt da präsentiert hat. Ich glaube, dass, also so wie ich das sehe, wird dort eigentlich ein extrem ahistorisches Bild hier projiziert von Herrn Silberschmidt. Il y a une image très une image complètement pas historique du développement qui est projeté par Andy Silverschmidt nous montre une image complètement pas historique avec sa phrase. Je glaube, er hat einfach ein paar Volkswirtschaftsbücher ein bisschen zu ernst genommen. Il a pris quelques livres d'économie un peu trop sérieux. Weil es ist ja ziemlich offensichtlich, dass diese Regulierung, die von denen Sie sprechen, qu'il est évident que ces régulations dont ils parlent toujours, die wurden genau eingeführt wegen der Monopolisierung des Kapitals. Elles ont justement été introduites à cause de la monopolisation du capital. In Amerika war bis in den 20er Jahren der Kapitalismus praktisch gar nicht reguliert. Aux États-Unis, jusqu'aux années 20, le capitalisme n'a quasiment pas été régulé du tout. Die Banken machten, was sie wollten, die Industrieunternehmen machten, was sie wollten. Les banques faisaient ce qu'elles voulaient, les entreprises dans l'industrie faisaient ce qu'elles voulaient. Dann kam die Krise von 1929. Après, il y avait la crise de 1929. Man hat gemerkt, Dinge, so funktioniert das doch nicht so ganz. En fait, ça marche pas trop comme ça, c'est ce qu'on a remarqué. Es waren ziemlich ähnliche Fragestellungen jetzt auf 2008 wieder. C'était un peu les mêmes questions qui se posaient, comme aussi aujourd'hui, en 2008. Die Banken haben alle verarscht, inklusive auch viele Kapitalisten. Les banques se sont un peu foutues de la gueule, tout le monde, même les capitalistes. Und dann hat man gemerkt, auch in Europa, man muss die Banken regulieren, weil sonst gerät ihre Kontrolle, ihr Geschäft geht völlig aus Kontrolle. Donc on a remarqué aussi en Europe qu'il faut réguler les banques, sinon leurs activités sont complètement hors contrôle. Et donc wurden sie dann reguliert, bis eigentlich so in die 70er, 80er, 90er Jahre. Du coup, elles ont été réglées jusqu'aux années 70 dans l'Europe. Ich habe es auf die Banken bezogen, aber da kann man auch in die Industrie und so weiter schauen, oder? Wenn man keine Regulierung der Sicherheit von Produkten und so weiter gemacht wurde, dann wurde das einfach ausgenutzt, die Leute sind gestorben. Ja. Und bis man irgendwann gemerkt hat, scheiße, man muss was machen. So. Der gesellschaftliche Druck wurde größer. So. S'il n'y avait pas de régulation par rapport à la sécurité alimentaire, par exemple, les gens mourraient juste de faim. Et du coup, on a figé qu'il faut changer quelque chose. Donc, on pourrait argumenter dans une telle direction. Was ich doch spannend finde, auch zu der Frage, wie du sie gestellt hast, das Verhältnis zwischen den, sagen wir, imperialistischen und unterdrückten Staaten. Ce que je trouve intéressant par rapport à ce rapport entre les États impérialistes et les États opprimés, Ich habe gerade das Referat heute von Hamid gehört und hat gezeigt, wie komplex das eigentlich ist. L'exposé de Hamid de ce matin a démontré à quel degré c'est complexe ce, ce rapport. Viele Staaten, die er heute erwähnt hat, die er als, sagen wir, starke Akteure in der Region beschrieben hat. Beaucoup de ces États qu'il a mentionné comme étant des acteurs très forts dans leur région. On les aurait considérés comme étant des acteurs petits et opprimés il y a quelques ans. Ce rapport, il est toujours très, très combattu. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo kleinere imperialistische Staaten beginnen, sagen wir, Selbstvertrauen zu entwickeln, ihre eigene, sagen wir, Auslandspolitik zu verfolgen. On vit un temps où des petits États impérialistes commencent à suivre leurs propres intérêts impérialistes. Gerade Saudi-Arabien ist ein gutes Beispiel dafür. L'Arabie Saoudite en est un bon exemple. Das ist eigentlich lange ein, quasi ein Satellit der USA war. Il était longtemps juste un état satellite des États-Unis. Und heute manchmal in diesem Konflikt auf der Gegenseite statt. Mais aujourd'hui, il s'oppose dans ce conflit des fois aux États-Unis. Ich glaube eben, der US-Imperialismus ist sicher, wenn man an Imperialismus denkt, denkt man an den US-Imperialismus. Lorsqu'on pense à l'impérialisme, on pense à l'impérialisme américain. Dieser ist sicher stark und ich glaube, der darf den Hamid nicht verstehen. Er ist immer noch mit Abstand die dominanteste Kraft auf diesem Planeten. Il est toujours fort et il est toujours la force la plus grande dans, sur ce planète. Aber eben, wir haben jetzt auch in den Beiträgen gesehen, eben gerade auch China und so weiter spielen immer eine größere Rolle. Mais la Chine et d'autres États jouent un rôle de plus en plus grand. De plus en plus grand. Und auch selbst Länder wie die Schweiz betreiben imperialistische Politik. Auch wenn sie im Großen und Ganzen eher ein Anhängsel sind von Deutschland und ein Stück weit der USA sind. Et même des États comme la Suisse font de la politique impérialiste, même si en majorité elles sont juste un peu un accessoire, la Suisse par exemple, un accessoire de l'Union Européenne. Emil? Ja, also ich gerade blöd jetzt hier dazwischen, also eigentlich wollte ich nochmal auf die Frage. Kannst du auch später, wenn du ja, auch wenn es noch irgendwie etwas gibt, was kannst du sagen? Eileen zuerst. Vielleicht möchte ich an dich anknüpfen mit der Regulierung. Ich denke, es ist etwas gefährlich, Regulierung so als Lösung zu sehen. Und da möchte ich auch an der so anknüpfen, der gesagt hat, dass jetzt heute das Ganze legal geschieht, also der Imperialismus. Ich denke, das ist alors, j'aimerais m'accrocher par rapport aux régulations. Je trouve que c'est un peu dangereux de dire que la régulation, ça va résoudre les problèmes. Et je pense que ce n'est pas le cas que tout se déroule de manière légale aujourd'hui, que ce capitalisme se déroule de manière légale aujourd'hui. Also, ich denke eher, dass früher die Kolonialisierung geregelt war, also zumindest im Völkerbund. Und dann in der UN-Charta mit dem Mandatssystem. Je pense plutôt qu'à l'époque, la colonialisation a été réglée de manière légale à travers à travers différentes institutions. Und dann hat man irgendwann aufgrund der Aufstände in den jeweiligen Ländern entschieden, dass das eben nicht illegal, dass das ganze Kolonialsystem nicht illegal, sondern illegitim ist. Man wollte das nicht so bezeichnen. Alors, au bout d'un moment, à cause des grands mouvements d'indépendance, on a commencé à dire que ce n'est pas illégal ce colonialisme, mais illégitime. Und jetzt im Ergebnis denke ich eher, dass es komplett unreguliert ist. Et maintenant, dans le résultat, je pense que c'est plutôt extrêmement pas régulé, dérégulé. Oder beziehungsweise lokal reguliert, also man hat eben die Nationalstaaten, die ihre Gesetze haben, und international die Handelsabkommen dereguliert. Ou bien régulé au plan national, mais dérégulé à l'échelle mondiale. Und ich denke, und das führt eben dazu, dass man diese nationale, also diese Bodenschätze beispielsweise in Afrika ausbeuten kann, weil das dann alles nur über die Gesetze des Kapitalismus funktioniert. Et c'est comme ça qu'on peut après exploiter, par exemple, les richesses dans la terre, les ressources, parce que ceci a lieu seulement à travers les les mécanismes non régulés, les mécanismes internationaux non régulés. Und ein Beispiel vielleicht, um eben auch zu sagen, also warum meiner Meinung nach Regulierung nicht die Lösung des Problems ist, ist, das sind die Goldminen in Burkina Faso. Il y a un exemple pour démontrer pourquoi la régulation n'est pas une solution au problème. Ce sont les mines d'or au Burkina Faso. Burkina Faso ist eben ein sehr großer Goldproduzent und sie haben in den 80er Jahren unter Thomas Sankara einige sehr gute Gesetze eingeführt, also Arbeitsgesetze, eben auch, dass dass Steuern auf das Gold bezahlt wird. Also die haben das eigentlich relativ gut reguliert. Au Burkina Faso, c'est un grand producteur d'or, et dans les années 80, avec Thomas Sankara, il y avait une bonne régulation pour la classe ouvrière avec des bonnes lois de travail qui allaient avec cette exploitation d'or. Und jetzt versucht man, also das ist faktisch so, jetzt werden eigentlich diese Gesetze werden umgangen, indem das Gold nach Togo geschmuggelt wird, und das ist dann ein Beispiel dafür, dass auch die Schweiz imperialistisch agiert. Einer der größten Abnehmer dieses togolesischen Goldes ist dann eben wieder die Schweiz, das sind die Schweizer Raffinerien. Mais aujourd'hui, ces régulations sont juste contournées aussi, entre autres, par la Suisse qui vole juste l'or, en fait, du Burkina Faso. Qui... Ouais. Das wäre es eigentlich. Ça. Merci. Emil? Ja, also nochmal, um darauf zurückzukommen, ich glaube, es gibt vielleicht wie eine, also man kann schlecht sagen, dass es böse Kapitalisten gibt oder dass Kapitalisten von Grund auf böse sind, aber meiner Meinung nach haben sie definitiv einen Informationsvorteil. Dadurch, dass sie halt wissen, wie die Produkte produziert wurden. Mit? Je pense pas que les capitalistes soient méchants. Mais ils ont un avantage au niveau des informations parce qu'ils savent comment les marchandises ont été produites. Und auf der anderen Seite sind sie eben genauso abhängig von den Konsumenten, weil sie ihre Produkte auch absetzen müssen. Das heißt, wenn die Konsumenten sich dagegen entscheiden, ihre Produkte zu kaufen, aus was auch immer, was für Gründen, dann werden diese Produkte nicht mehr produziert. Et de l'autre côté, ils sont dépendants que, bah, de l'achat de leurs marchandises par les consommatrices et consommateurs. Und also zurzeit ist es einfach so, dass die Konsumenten einen sehr großen Informationsnachteil haben oder sich gar nicht wirklich damit beschäftigen, woher die Produkte kommen, unter welchen Bedingungen sie produziert werden und dadurch meiner Meinung nach auch eine gewisse Unmündigkeit besitzen. Il y a un certain degré de bah, ce désavantage informatif des consommatrices et consommateurs fait qu'ils ne peuvent pas décider de manière... ils n'ont pas toutes les informations nécessaires pour faire la bonne décision des consommatrices et consommateurs. Ils ne sont pas mûrs ou non. Ouais, en tout cas. Und, um dem ein bisschen entgegenzuschreiten, wäre es eigentlich am besten, wenn man einfach auf beiden Seiten versucht, eine reziproke Transparenz aufzubauen, dass man das auch absichern kann und auch untersuchen kann und genau weiß, unter welchen Umständen die Produkte produziert werden, dass der Konsument auch einen direkten Einfluss eigentlich auf den Markt ausüben kann. Und so könnte man diesen Goodwill eigentlich fördern, meiner Meinung nach. Afin de contrer cette tendance, on devrait mettre en place une transparence mutuelle afin que le consommateur soit au courant des conditions dans lesquelles la marchandise ou le produit a été produit. Et comme ça, le consommateur ou la consommatrice aurait après une influence dans l'échange. Ja, also mal zur Frage, wie böse sind Kapitalisten? Da muss man halt immer sagen, dass einerseits ist natürlich richtig, dass aufgrund der Position, die sie in der Wirtschaft einnehmen, à cause de la position que les capitalistes ils prennent dans le processus de production ou dans la société, haben sie natürlich einfach durch diese strukturellen Zwänge immer müssen sie immer Interessen verfolgen, die der Arbeiterklasse diametral, also 180 Grad entgegengesetzt sind. À cause de ces contraintes structurelles, les capitalistes vont prendre des positions qui sont 180 degrés opposées aux intérêts de la classe ouvrière. Aber das Sein bestimmt eben auch das Bewusstsein. Das heißt, diese Kapitalistinnen werden nicht einfach, wenn sie immer damit beschäftigt sind, die Arbeiterklasse zu spalten, von der sie abhängig sind, sie auszubeuten, etc. Mais l'être détermine aussi la conscience, donc les capitalistes sont toujours obligés de diviser la classe ouvrière, dont ils sont dépendants. Et d'exploiter. Et d'exploiter. Dann werden sie ein Selbstverständnis oder ein Menschenbild entwickeln, natürlich, durch das sie das auch als richtig empfinden können und dass sie glauben, sie haben das. Ihre privilegierte Position verdient. Et dans, ils vont créer une vision comme quoi ils méritent hein, leur position et comme quoi c'est juste ce qu'ils font. Ja, und die Arbeiterklasse verdient, am Boden zu kriechen. Kann das jetzt als böse bezeichnen? Es ist jedenfalls sicher nicht etwas, was ich als vorbildhaften Charakter dann bezeichnen würde. On peut considérer ça méchant, mais il ne dirait pas que c'est un caractère. Yeah. C'est quelqu'un de progressif de dire qu'ils sont méchants. Aber es ist sicher auch dann das, was sie dann dazu veranlasst, zum Beispiel Produkte, die nicht gekauft werden, weil sie dann Ruf haben, schlecht produziert zu werden. Mais ils ne vont pas vendre des produits parce qu'ils ont la réputation d'avoir été produits sous des mauvaises conditions. Die nicht einfach nicht mehr zu verkaufen oder die Arbeitsbedingungen zu verbessern, sondern stattdessen halt Kampagnen zu fahren, um das Image zu verbessern. Ich meine zum Beispiel, so, wie heißt dieses United Calls of Bannerton, ist ein super Beispiel. Das hat mega diesen Ruf von irgendwie cool, vorbildlicher Marke und so, ist aber gleichzeitig ultra ausbeuterisch in gewissen Regionen. Les couleurs réunies de Benetton ont la réputation d'être une marque hyper cool et tout, mais c'est méga exploitateur. Das haben sie eben auch so geschafft mit so Werbekampagnen. Und das ist eben genau in der Logik des Privateigentums, wo der Kapitalist die Verfügungsgewalt hat, darüber. C'est dans la logique de la propriété privée, dans laquelle les propriétaires ont. Dass er eben die tatsächlichen Bedingungen, unter denen produziert wird, immer verstecken kann, als Teil des Betriebsgeheimnisses und so weiter und so fort, oder eben halt aktiv die Leute viel zu informieren. Donc les propriétaires peuvent toujours mal informer ou cacher les gens par rapport au processus de production des marchés. Und ich glaube, das Einzige, was irgendwie da dagegen hilft, ist, wenn wir, die einzige Möglichkeit, wie man vollständige Transparenz herstellen kann. La seule manière avec laquelle on peut créer une transparence absolue, complète, ist, wenn wir die Kontrolle über diese Unternehmen übernehmen, die unter demokratische Kontrolle der Lohnabhängigen unterstellen. Si nous soumettons cette production sous le contrôle ouvrier. Und sie in einen gemeinsamen Wirtschaftsplan integrieren, wo alle Beteiligten dabei demokratisch mitbestimmen können, wie soll produziert werden, was soll produziert werden, wo soll es produziert werden. Und dann integrieren uns einen Plan de production commun, dans lequel chacun a son mot à dire. Ok, s'il n'y a pas encore des prises de parole, on va faire la conclusion. Also wenn es keine Redemeldungen gibt, keine Fragen, dann werden wir jetzt zum Schlusswort kommen von der Suche. Es wird nochmal etwa 15 Minuten gehen. Das war encore une dizaine de minutes. Ja, das ist alle genug. Ouais, bah, on a parlé beaucoup de Lénine et aussi de Marx aujourd'hui. Et on va encore le faire ce week-end. Wir haben schon viel und werden noch über Marx sprechen dieses Wochenende. Mais nous ne citons pas Lénine ou Marx par fétiche ou par nostalgie. Aber das ist nicht irgendwie ein Fetisch, den wir haben, Marx und Lenin zu, oder ein Nostalgie-Fetisch, die zu zitieren. Mais la théorie marxiste nous aide à comprendre le système contre lequel nous voulons lutter. Aber die marxistische Theorie hilft uns zu verstehen, wie das System funktioniert, das wir bekämpfen. Je ne sais pas si quelqu'un a lu les extraits de textes qui ont été envoyés à l'avance. Ich weiß nicht, ob jemand die Textpassagen gelesen hat, die im Vorhinein gesendet wurden. Mais juste deux petites citations de Lénine. Aber nur zwei kleine Auszüge von Lénine. Dans le chapitre 7, il y a une phrase où il dit « L'Europe se déchargera du travail manuel sur les hommes de couleur. » Im siebten Kapitel sagt Lénine, Europa wird das irgendwie die Last der manuellen Produktion auf die Menschen auf die farbigen Menschen abwälzen. Ou une autre situation, les principales branches d'industrie disparaîtraient et la grande masse des produits alimentaires et semi-ouvrés affluerait d'Asie et d'Afrique comme un tribut. Und dass die großen industriellen Branchen verschwinden werden und dass die so Nahrungsmittel so wie von einem Tribut irgendwie von Asien und so dann geliefert werden. Von Asien und Afrika wie als Tribut gezollt werden. Okay. Et pour comprendre l'impérialisme d'aujourd'hui, pour comprendre la globalisation, si on veut, um den Imperialismus und die Globalisation von heute zu verstehen, il faut impérativement commencer par l'œuvre de Lénine. Müssen wir unbedingt mit dem Werk von Lénine beginnen. Mais le marxisme n'est pas un simple moyen d'analyse. Aber der Marxismus ist nicht nur ein simples Mittel der Analyse. La théorie marxiste est essentiellement orientée vers la pratique. Die marxistische Theorie ist vor allem nach der Praxis orientiert. Essentiell nach der Praxis orientiert. Le marxisme, en fait, c'est l'outil avec lequel nous pouvons intervenir dans la réalité. Der Marxismus ist das Werkzeug, mit welchem wir in der Realität intervenieren können. Donc, justement, comment lutter contre l'impérialisme? Wie bekämpfen wir den Imperialismus? Quel est le rôle de l'organisation révolutionnaire? Welches ist die Rolle der revolutionären Organisation? Et pour nous, quel est le rôle des organisations révolutionnaires dans les pays impérialistes? Und für uns, welches ist die Rolle der revolutionären Organisationen in den imperialistischen Ländern? C'est clair que nous, la classe ouvrière suisse, par exemple, on profite d'une certaine manière de l'impérialisme. Es ist klar, dass wir, die Schweizer Arbeiterinnenklasse beispielsweise, auf eine bestimmte Art von Imperialismus profitieren. Je pense, si on a le droit de parler de fair trade et tout ça, ça le démontre déjà d'une certaine manière. Wenn wir es uns erlauben können, von fair trade und so weiter zu sprechen, dann beweist dies bereits, dass wir vom Imperialismus profitieren. Donc, mais nos conditions de vie sont objectivement meilleures, non? Unsere Lebensbedingungen sind objektiv gesehen besser. Mais ça ne veut pas dire que nous exploitons directement les travailleurs du tiers-monde. Aber das heißt nicht, dass wir Arbeitenden direkt ausbeuten in den dominierten Ländern. C'est pas l'ouvrier suisse qui exploite le travailleur en Bangladesch en portant un T-shirt H&M. Es ist nicht die Schweizer Arbeiterin, die Bangladeschi Arbeiterin ausbeutet, indem sie ein H&M T-Shirt aus Bangladesch trägt. Non, justement, c'est la bourgeoisie suisse, l'impérialisme international et la bourgeoisie du Bangladesch. Nein, es ist die Schweizer Bourgeoisie, der weltweite Imperialismus und die nationale Bourgeoisie in Bangladesch, die diese La classe ouvrière mondiale, elle est unie au niveau international. Die weltweite Arbeiterinnenklasse ist vereint auf weltweiter Ebene. Mais ça veut dire quoi ça? Was heißt das? Premièrement, toute la classe ouvrière mondiale est soumise aux conditions du capitalisme. die ganze Arbeiterinnenklasse ist weltweit den kapitalistischen Bedingungen unterworfen. Ich pense que Norin l'a bien expliqué avant. Norin hat es gut erklärt vorhin. Lors des crises économiques, comme la crise mondiale actuelle, während den wirtschaftlichen Krisen wie die aktuelle Wirtschaftskrise, les coûts de crise sont transposés sur le dos des travailleurs. Werden die Kosten dieser Krisen auf den Rücken der Arbeitenden abgewälzt. Les baisses salariales et les mesures d'austérité ont lieu en Suisse, en Chine, au Maroc, en Syrie, en Afrique du Sud. Lohnsenkungen und Sparmaßnahmen finden überall auf der Welt statt. Nous devons donc exposer les agissements des impérialistes suisses, dénoncer la place financière suisse et démasquer le caractère impérialiste de la neutralité ou de l'aide humanitaire et ainsi de suite. Wir müssen den imperialistischen Charakter der Schweizer Politik offenlegen. Wir müssen die Heuchlerei, die mit dieser Neutralität hereingeht, offenlegen. Wir müssen den Schweizer Finanzplatz anklagen für seine imperialistischen Tätigkeiten und so weiter. Deuxièmement, la classe ouvrière, elle est unie par ses conquêtes communes. Die Schweizer Arbeiterinnenklasse ist vereint durch ihre gemeinsamen Kämpfe. Plutôt la classe ouvrière internationale, elle est unie par ses conquêtes communes. Die weltweite Arbeiterinnenklasse ist vereint durch ihre gemeinsamen Kämpfe, nicht nur die Schweiz. Les conquêtes sociales en Europe et les luttes pour les droits démocratiques au tiers-monde sont le fruit de mobilisations immenses ici et là-bas. Die Kämpfe für was? Die sozialen Errungenschaften in Europa und die Kämpfe für die demokratischen Rechte in der Dritten Welt sind die Früchte der großen Mobilisation hier und dort. Et la lutte pour des bonnes conditions de vie est mondiale. Der Kampf für bessere Lebensbedingungen ist ein weltweiter. Là où nous avons obtenu des conquêtes, nous pouvons seulement les défendre et les agrandir en les généralisant. Les acquis. Dort, wo wir Errungenschaften erreicht haben, können wir diese nur irgendwie garantieren, wenn wir dafür kämpfen. Et si on les étend. Und wenn wir sie, wenn wir sie verbreiten, wenn wir sie ausweiten. Les mouvements ouvriers en Europe centrale ont conquis des prestations de santé ou de vieillesse. Die europäischen Arbeiterinnenkämpfe haben Errungenschaften im Sozial- oder im Bereich der Altersvorsorge. Mais maintenant, nous devons les étendre. Jetzt müssen wir sie aber ausweiten. Et en premier lieu sur les migrants et les frontaliers. In einem ersten Schritt auf die Migrantinnen und die Grenzgänger. L'extension de nos acquis est la première étape pour lutter contre l'impérialisme. Die Ausweitung unserer Errungenschaften ist der erste Schritt im Kampf gegen den Imperialismus. Et nous devons nous solidariser avec les mouvements partout au monde et tirer les leçons. Wir müssen uns mit allen Bewegungen weltweit, nein, wir müssen uns mit den Bewegungen weltweit solidarisieren und die Schlüsse daraus ziehen. Pour ces deux trucs, pour ces deux éléments, extension et compréhension. Eben diese Ausweitung, aber auch dieses Verständnis voranzutreiben. Nous devons construire une organisation internationale capable de fédérer les mouvements ouvriers. Wir müssen eine internationale revolutionäre Organisation aufbauen, die diese Bewegungen Vereinen. Justement, qui comprend l'unité entre la théorie et la pratique. Die Einheit zwischen Theorie und Praxis versteht. Donc, rejoignons la tendance marxiste internationale. Also, treten wir der internationalen marxistischen Tendenz bei. Rejoignons l'étincelle. Treten wir den Funke bei. Et construisons les forces du marxisme révolutionnaire. Und bauen wir die Kräfte des revolutionären Marxismus an. Merci.